Wer redet, ist nicht tot. Ich rede mit Andreas Bog, der macht in Bier neuerdings. Hallo. Ja, endlich mal was Solides. Hallo. Endlich mal was. Was hast du vorher gemacht, bevor du angefangen hast, Bier zu brauen? Na, so Dinge mit Computern. Wie? Bin so ein Hacker. Ja gut, da kann man auch nicht von leben, oder? Ja, es geht. NASA irgendwie erpressen und die Ergebnisse an den Russen man verkaufen. Man kann Banken ausrauben, ja, oder für Bombenbauer arbeiten. Ja, oder so. Da dachte ich irgendwie, Drogendealer ist der solidere und moralisch gefestigtere Job. Stimmt, es ist ja noch Drogenherstellung. Es ist eigentlich total böse. Ja. Super. Wie bist du auf die Idee gekommen, Bier zu brauen? Ich stand vor 3 Jahren auf einer Hacker-Konferenz in Belgien und eine der Referentinnen machte am Abend noch einen Kurs zum Thema Bierbrauen. Und da stellte ich mich rein, guckte mir das an, dachte, das kann ich auch. Und da ich schon immer begeisterter Konsument von leckeren Dingen war und feststellte, dass das Bierangebot auch nur so mäßig ist und da doch ein großes Universum zu entdecken ist an leckeren Bieren, habe ich angefangen, das selber zu probieren und relativ schnell auch brauchbare Biere produziert und hatte mich spontan mein Hobby verliebt. Bist du so begabt oder ist es so einfach, Bier herzustellen? Das heißt ja immer, ist ja nur Hopfen, Malz und Gerste und Wasser und Gerste ist dasselbe wie Malz, nur in einem anderen Zustand? Oder? Genau, Malz ist Gerste, die man hat ankeimen lassen, Hefe. Hefe, braucht genau. Man noch. Hopfen, Malz, Hefe, Wasser. Haferflocken, Koriander, was man nicht alles in Bier reintun kann, Sauerkirschen. Ist es dann immer noch Reinheitsgebot? Nee, ne? Natürlich nicht. Das Reinheitsgebot. Reinheitsgebot ist ja die größte Lüge der deutschen Lebensmittelindustrie. Hast du eigentlich dein Handy aus? Ich habe mein Handy aus. Okay, nur so zur Sicherheit, dachte ich. Nüdeldüm, keiner gesehen. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Dummdi-dumm. Nicht, dass es klingelt. Nee, ist viel schlimmer, als wenn es knattert. Genau. Doch so Flight Mode immer super. Spätestens beim Ausschalten, jetzt macht's übrigens, knattert's übrigens. Aber weil ich verkackt habe, einen Kopfhörer mitzunehmen, kriegen wir das nicht mit. Ja? Irgendwer muss das jetzt, im Zweifelsfall schneide ich das einfach hinterher alles ab. Oder lass es dran, also mal gucken. Genau. Also du nimmst, also nochmal, Wasser, Hefe, Hopfen, Gerste. Genau, also Malz. Gemälzte Gerste. Manchmal auch ungemälzte Gerste, manchmal auch Weizen. Manchmal auch ungemälzten Weizen oder Haferflocken oder... Du musst ganz früh anfangen. Ne? Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man Bier macht. Ich gehe ja immer unvorbereitet in so Gespräche. Wollen wir mal so irgendwie, wir machen Bier? Wir machen Bier, genau. Erklär mir mal für Doofe, wie man Bier macht. Für Doofe, wie man Bier macht. Man fängt mit Malz an. Malz ist Getreide, das macht man so ein bisschen nass. Dann fängt es an zu keimen. Dann röstet man es wieder, um es davon abzuhalten, ganz auszukeimen. Was den Zweck hat, dass die Enzyme freigesetzt werden. Die Enzyme, die aus der Stärke Zucker machen. Dann wird es geschrotet, dann kommt das in einen Topf mit warmem Wasser, dann lässt man das ein bisschen rumstehen, dann tun die Enzyme ihre Arbeit. Und dann hat man hinterher so eine Art süßen Porridge. Mhm. Und das kippt man dann durch ein Sieb durch, das nennt man Abläutern, dann hat man nur noch süße Pampe. Mhm. Die kocht man mit Hopfen, dann hat man die sogenannte Würze. Warum kocht man mit Hopfen? Damit es nach Hopfen schmeckt. Also Bier soll nach Hopfen schmecken. Das ist ja, nicht alle Biere schmecken unbedingt nach Hopfen. Es werden auch nicht alle Biere gekocht. Also Berliner Weiße zum Beispiel wird traditionell nicht gekocht, beziehungsweise nur Auszüge davon gekocht. Mhm. Aber das Hopfenkochen sorgt dafür, also einerseits, dass es keimfrei ist, damit das Bier nicht schlecht wird. Aber das liegt ja nicht am Hopfen, sondern am Kochen. Am Kochen. Es wird durch das Kochen keimfrei und durch den Hopfen wird es aber auch, hält es sich länger. Also Hopfen ist tatsächlich antibakteriell. Ah, okay. Ja. Sorgt dafür, das ist auch der Grund, warum man ausgerechnet Hopfen nimmt und nicht eins der vielen anderen Kräuter, die man so nehmen könnte. Mhm. Was ja früher durchaus üblich war. Ja, dann kommt es in ein Fass, dann kommt Hefe dazu und dann wartet man ein bisschen und dann ist fertig, dann ist Bier. Wer ist auf diese Idee gekommen? Weiß man da? Also weiß man, also ich bin ja sehr fasziniert davon, also dass man Wein irgendwie, naja, Traube auspressen, zu lange stehen lassen, Wein. So, ne? Also so kommt man darauf, Wein zu machen. Aber wie kommt man auf die Idee, Bier zu machen? Also das so zusammenzuschütten? Tatsächlich ist die Herstellung von Bier ungefähr genauso alt wie die Herstellung von Brot und technologisch auch eng verwandt. Also wenn man zum Beispiel diesen Sauerteig hat, da sind Milchsäurebakterien und Hefe drin. Und die Berliner Weiße, die ich mache, da sind Milchsäurebakterien und Hefe drin. Und zwar auch dieselben Sorten Milchsäurebakterien und Hefe. Und auch in Mesopotamien, also den ersten Siedlungen, konnte man schon nachweisen, dass da Bier gemacht wurde. Und im Wesentlichen also so Brot, wie wir es heute kennen, hatten die damals nicht, sondern die hatten halt Getreide und das war halt irgendwie zu hart zum so essen. Also hat man es klein gemanscht, dann war es zu trocken zum so essen, dann hat man sich halt Brei draus gemacht und den gemampft, der Porridge. Und dann hat man es vielleicht mal ans Feuer gestellt und dann wurde es fester und dann konnte man davon abbeißen und dann hat man es mal eine Woche rumstehen lassen und dann war es Bier. Mhm. So ist das entstanden. Das heißt wahrscheinlich auch ein Zufallsfund. Ja, natürlich. Also so Bierbereitung und Brotbereitung ist auch nicht zu trennen. Im alten Ägypten gibt es Abbildungen von speziellen Broten, die extra dafür gebacken wurden, um dann hinterher Bier draus zu machen. So kleine dreieckige Dinger sind auch archäologisch erhalten, also die findet man gelegentlich im Museum. Die, also damit das Getreide konserviert wurde über den Winter und man sich jederzeit sein Bier draus machen konnte, wurde Bierbrot gebacken. Also war Bier im Grunde ein frisches Produkt? Also nicht wie heute, wo es dann auf Flaschen abgefüllt wird und erstmal ein halbes Jahr im Keller steht, bis man es trinkt. Das kann man für damals schlecht sagen. Vermutlich war es damals ein frisches Produkt, weil es irgendwann schlecht geworden ist, bis man angefangen hat, also entweder in Felsenkellern das Bier zu kühlen, das Lagerbier, oder das einfach sauer werden zu lassen, die Sauerbiere. Darum heißt Lagerbier Lagerbier, weil es im Felsenkeller gekühlt wurde? Weil es gelagert wurde, ja, es kommt vom Lagern, das Lager. Ja. Achso, ich dachte, das ist tatsächlich so. Aber warum heißt denn dann das andere nicht Lagerbier, weil das kann man doch auch lagern? Also das, also das wurde aber nicht gelagert. So, ach so. Das wurde halt frisch getrunken. Also dieses, wir haben hier auch ein Ale. Wir haben übrigens vor uns so eine Latte von Bieren zu stehen, durch die wir uns durchkosten wollen, um also das Geschmacksuniversum des Bieres aufzuspannen. Da ist auch ein Ale dabei. Und die werden tatsächlich frisch getrunken. Die werden 2-3 Wochen gelagert und dann im Gegensatz zu 6 Wochen, 3 Monaten, 6 Monaten. Wie lange? Wovon hängt das ab, wie lange so ein Bier haltbar ist? Das hängt davon ab, bei welchen Temperaturen man es lagert und ob es vorher gefiltert und oder pasteurisiert wird. Okay, pasteurisiert ist wie bei Milch, ne? Mal heiß machen. Genau, genau. Keimer, und Mikrofiltration, das ist wie diese länger haltbare Milch, die man heutzutage gerne kriegt. Wo man einfach das durch einen Filter durchdrückt, wo die Bakterien nicht mit durchpassen, dann ist es auch steril. Mhm. Und also die modernen Industriebiere sind ja darauf ausgelegt, dass sie mal eben 6 Monate an der Tanke im Sonnenschein stehen können und dann trotzdem hinterher noch ungefähr genauso wie vorher schmecken. Aber immer gleich. Immer gleich. Und natürlich bleibt auch die Qualität im Filter. Also auch so eine Haarmilch schmeckt halt nicht so gut wie so eine längerfrische. Und eine längerfrische schmeckt halt nicht so gut wie eine richtige Milch direkt aus dem Euter. Mhm. Und ähnlich ist es bei Bier. Also die wirklich guten Biere sind dann auch nicht so lange haltbar, beziehungsweise müssen im Kühlschrank gelagert werden. Und deshalb kriegen wir sie hier auch nicht, weil erstmal irgendwie eine Woche transportiert werden müssen und sich das dann wahrscheinlich schon gar nicht mehr lohnt, ne? Ja, also das mit der Kühlkette ist immer ein Problem. Mittlerweile gibt es einige, die es probieren. Also Radeberger, unsere Nummer 1 auf dem Biermarkt mit 21% deutschlandweit, die sind gerade dabei, eine Nobelmarke namens Braufaktum aufzubauen. Da kann man also zur Galeria gehen. Braufaktum im Sinne von Manufaktum? Ja, so, das spielt natürlich drauf an. Okay. Ja, ja. Die Biere sind auch entsprechend teuer, also 0,33er 5 Euro, die 0,75er Flasche für 10 Euro mit eigenen Designflaschen und eigenen Designkühlregalen, die dann in Designkaufhäusern wie bei der Galeria stehen, wo in Designklamotten gekleidete Biersommeliers davor stehen und einem das also verkosten und erklären. Wie viel von so einer Preisgestaltung ist noch gerechtfertigt? Also so eine Flasche Bordeaux für 500 Euro ist halt zum Beispiel nicht gerechtfertigt. Ist eine Flasche Bier für 10 Euro, ist das nepp? Oder? Ich finde es hart grenzwertig. Also ich bin schon der Meinung, dass ein Bier für 30 oder 40 Cent, es ist einfach irgendwie Raubbau, wenn man sich überlegt, dass die Materialien schon 20 bis 25 Cent kosten. Du redest über diese Dosen, ne? 5,0 Original oder wie es heißt. Genau, genau sowas. Oettinger. Also, hab ich noch nie getrunken. Ist mittlerweile qualitativ gar nicht so schlecht. Also man kann es, in sensorischen Tests ist es von einem Becks oder einem Warsteiner nicht mehr zu unterscheiden. Aha. Aber es sind natürlich auch keine Referenzbiere für wirklich gutes Bier. Was wäre ein Referenzbier, das ich auch tatsächlich überall bekomme? Oder zumindest, wo ich nicht allzu lange suchen muss, Das ist echt schwierig. Also die Standardbiere, die es in jedem Supermarkt gibt, die sind halt alle nur so mäßig. Also Augustiner ist noch ein Bier, was relativ gut ist, was man mittlerweile viel kriegt. Mhm. Die aber auch zum Beispiel Wert drauf legen, dass die Kühlkette erhalten bleibt, also zumindest auf dem Transport bis... Ich wollte gerade sagen, bei Getränke Hofmann steht Augustiner auch einfach so rum. Es steht einfach so rum, aber zumindest ist es mal in einem Kühl-LKW nach Berlin gekommen. Mhm. Biere, die man gut kriegt. Nee, das kann nicht zu sagen. Ich gehabt. Ja, also 10 Euro würdest du noch ausgeben für ein Bier? Das kommt aufs Bier an. Ich habe tatsächlich irgendwie, wir waren ja eben im Keller und diese schicken Flaschen. Im Keller, Andreas hat im Keller Flaschen stehen, die aussehen wie Champagnerflaschen. Also Bierflaschen, die aussehen wie Champagnerflaschen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, das sind dann das halt spezielle cool. Biere, die 2 Jahre gelagert sind oder besonders lecker sind aus besonders guten Zutaten oder ähnliches. Die kosten dann auch schon mal 10, 12 Euro. Das ist dann aber für ein Bier schon teuer. Also das teuerste Bier, das mir gerade so spontan einfällt, ist ein Bier, das mit Sylter Hopfen gebraut wird, wo tatsächlich das Besondere dran ist, dass Sylter Hopfen verwendet wird. Da kostet die Flasche dann 20 Euro. Da frage ich mich auch schon so, was soll das? Sylter Hopfen gibt es nur auf Sylt. Darum heißt der Sylter Hopfen, oder? Genau. Ist also nicht so, dass es geschmacklich besonders wäre, sondern es ist halt irgendwie exklusiver, als es aus Sylt kommt. Mhm. Das muss dann nicht sein. Aber so, keine Ahnung, 2-3 Euro für eine Flasche gutes Bier gebe ich schon mal aus. Mhm. Insbesondere, wenn es was ist, was es nicht um die Ecke gibt, wo die Transportlogistik schwierig ist. Also jetzt jemand mit dem LKW nach Franken runterfährt und die Biere mitbringt oder nach Belgien fährt, dann kostet das schon mal so viel. Und im Supermarkt bekomme ich im Zweifelsfall kein gutes Bier, sondern ein genau. Bier. Also was zischt, wenn es draußen warm ist und Knülle macht, wenn ich Knülle werden will. Genau. Aber wenn es mir um Bier eigentlich geht, dann kriege ich da kein ordentliches. Genauso ist ja ähnlich mit Wein. Also kriegst du im Supermarkt, ich kaufe zum Beispiel keinen Wein im Supermarkt, weil wenn es da mal welchen gibt, der mir schmeckt, dann ist es Zufall und da will ich es halt nicht drauf ankommen lassen. Darum kaufe ich dann im Supermarkt tatsächlich immer nur Bier. Also wie ich jetzt wahrscheinlich lernen werde, genauso eine hoffnungslose Idee ist. Das heißt, ich kaufe mir am besten im Supermarkt an der Kasse so einen Korn. Da weißt du, was du hast. Da weiß ich, was ich habe. Knallt auch und ja. Ja, trinke ansonsten Wasser. Du, ich habe so ein bisschen trockenen Mund. Ich glaube, wir sollten mal anfangen, oder? Ja, mach mal. Was machst du, wenn du unterwegs bist und ein Bier trinken willst? Wo gehst du dann hin? Das kommt. Oder willst du überhaupt kein Bier trinken unterwegs? Das kommt ein bisschen drauf an, wo ich bin. Also in der Regel weiß ich ja, was es gibt. Ja, wenn man in Köln ist, dann weiß man geht zu Päffgen. Ja. Oder wenn man in Düsseldorf ist, dann hat man schon die Auswahl zwischen Füchschen und Ürige. Jo. Und Schumacher ist auch noch trinkbar. Schumacher habe ich noch nie getrunken. Das habe ich neulich aus der Flasche getrunken, das war ganz okay. Ja. Also ich komme ja aus Köln, darum Päffgen und das ist, ja. Wobei in Köln, im Grunde kannst du da kannst du auch in praktisch jedes Brauhaus gehen, solange es frisch ist. Das ist halt okay. Ja. Ne? Wobei Päffgen nochmal besonders ist, das stimmt. Also Kölsch ist ja ein interessanter Zwitter. Und zwar ist vor 120, 130 Jahren, als der Herr Linde die mechanische Kühlung erfunden hat, hat sich die bayerische Brauart, also untergäriges Bier zu machen, ausgebreitet über Deutschland. Weil die hatten da ihre Felsenkeller, wo sie im Winter das Eis aus dem Fluss gehackt haben und das in die Felsenkeller getragen, hatten dann das ganze Jahr über 4 Grad. Das ging halt nicht überall, weil so auf dem platten Land hat man nicht so viele Felsenkeller. Ja. Und die Leute wollten das aber trinken. Jetzt gab es in Köln ein Reinheitsgebot, das nichts mit dem Reinheitsgebot zu tun hat, das angeblich seit 1516 in ganz Deutschland gilt. Wie angeblich? Das stimmt nicht? Das ist auch nur Marketing oder was? Ja, selbstverständlich ist es auch nur Marketing. Das also, kannst du mir doch nicht antun. Also in Köln galt das kölnische Reinheitsgebot und das kölnische Reinheitsgebot sagte, man darf kein untergäriges Bier brauen. Man hat gefälligst obergäriges Bier zu brauen. Was ist da eigentlich der Unterschied zwischen untergärigem und obergärigem Bier? Die Temperatur, bei der die Vergärung passiert und die Hefe, die man dafür nimmt. Also obergäriges Bier fühlt sich so bei Zimmertemperatur wohl, so ab 19, 20 Grad bis auch mal 24, 25. Aha. Und heißt obergärig, weil bei den Temperaturen die Hefe auch oben drauf schwimmt. Und bei untergärigem schwimmt sie unten drunter? Also schwimmt unten. Das Bier auf der Hefe? Genau, liegt die Hefe auf dem Boden, weil 12 Grad und so, und da ist die Hefe halt so ein bisschen faul und träge. Mhm. Aber dadurch, dass sie faul und träge ist, erzeugt sie auch nicht so viel Stoffwechsel-Nebenprodukte. Was also dazu führt, dass das Bier sauberer schmeckt. Aha. Und man keinen Schädel davon bekommt. Ah, ich kriege von Kölsch einen Schädel, weil es obergärig ist. Genau. Okay. Ja. Und Kölsch ist also der Versuch, einen Pilz nachzuahmen, aber mit obergäriger Brauart. Also streng genommen ist Kölsch ein obergäriges Lagerbier. Wo die allermeisten Leute sagen würden, das ist ein Widerspruch, weil Lagerbier ist ja das englische Wort für untergäriges Bier. Das ist aber nicht so. So, jetzt habe ich immer noch einen trockenen Mund. Ja, Entschuldigung, ich wollte nicht hier... Vor uns eine Flasche Krieg. Ich bin gespannt. Krieg, das letzte Mal, als ich Krieg, also ich, wie gesagt, bin ich Kölner. Da ist Belgien in der Nähe. Mhm. Und immer wenn wir nach Maastricht gefahren sind, sind wir auch durch Belgien, durch so einen kleinen Schlenker durch Belgien. Mhm. Nach Maastricht sind wir immer gefahren, um was zu kiffen zu holen. Und haben dann eben, ne, so dann im Supermarkt noch, weiß ich nicht, Fla und was man so kauft gegen Fressflashs. Ne? Ja, ja. Mitgenommen wieder. Und da gab es nämlich auch mal Kriegbier. Und das fanden wir so lustig, weil Krieg... Ne? Mhm. Heißt jetzt bewaffneter Konflikt, ne? Ja, genau. Kampagne. Und das war so eklig. Also ich fand, also das war halt Kirschbier aus dem Supermarkt, so Sixpack-artig. Mhm. Und ich konnte das nicht trinken. Da war ich allerdings auch, also das ist 20 Jahre her oder irgendwie sowas. Also da war ich auch noch nicht in der Lage, auch einen Geschmack, also etwas, was mir nicht schmeckt, jetzt so vom Emotionalen her nicht schmeckt, trotzdem zu trinken und mal zu gucken, wie kommt das sensorisch an. Ne? War das süßlich oder war das sauer? Ich glaube, das war süßlich. Weil das, da muss man aufpassen. Die, es gibt viele Kriegs, also so die, das, was unseren Industriebieren entspricht. Ja, ja. So dass das Becks unter den Kriegs ist, ist St. Louis. Und das ist halt mit Süßstoff nachgesüßt. Das ist also pappsüßer Kram, der so ein bisschen nach ekligem Kirschbonbon schmeckt. Krieg ist gar nicht die Marke, sondern die Sorte? Krieg ist die Sorte. Also eigentlich handelt es sich um ein Lambic. Ein Lambic ist eine Biersorte, eine belgische Biersorte mit spontanen Fermentationen und Milchsäurebakterien drin. Mhm. Also bei uns wird natürlich alles wissenschaftlich gemacht und mit Reinzuchthefe und so. Und da ist es so, da haben sie irgendwie alte Fachwerkhäuser mit irgendwie Decken, an denen Spinnenweben hängen, tatsächlich, weil die fressen die Fliegen, damit die Fliegen nicht ins Bier fallen. Und da gibt es also große, flache, offene Pfannen. Und wenn das Bier fertig ist, fertig gekocht rauskommt und abkühlen soll, wird es in diese offenen Pfannen gegeben. Und dann warten die einfach mal einen Tag lang, bis es von selber anfängt zu gären. Wow. Und dürfen die das? Also das klingt jetzt so, als würde, wenn die EU das mitbekommt, sofort der Laden zugemacht. Ja, also in Deutschland geht sowas gar nicht. Ne? Ja, so, das, ja. Also da steigt dir irgendwie, wenn du es Bier nennst, steigen sie dir wegen dem Biergesetz aufs Dach. Wenn die Lebensmittelkontrolle das sieht, dann steigen die dir aufs Dach wegen irgendwie, das sind doch keine hygienischen Produktionsbedingungen. Wie können sie denn da... regelbare Qualität, ist den Belgiern alles egal. Ja, und diese Lambics sind also Sauerbiere. Kann man auch dann 2 Jahre lagern, dann wird es gös. Kann man so spricht man das aus. Ja. Danke. Ich habe seit Asterix frage ich mich, wie spricht man das eigentlich aus? Ja. Okay. Interessanterweise sowohl vom Wort her als auch vom Bier her verwandt mit der Leipziger Gose. Das ist also ein deutsches Sauerbier. Aha. Habe ich jetzt keine Flasche da, ist auch egal. Du hast garantiert eine Flasche, da hier stehen so viele Flaschen rum. Im Keller. Im Keller habe ich noch eine Kiste Leipziger Gose. Leipziger Rittergutsgose. Naja, und das Krieg, da werden also Sauerkirschen genommen, dann nimmt man ein Fass von diesem Bier, was eh schon sauer ist, schmeißt da die Kirschen rein, stellt das nochmal ein Jahr in die Ecke, lässt ein paar Spinnweben drüber wachsen und fegt die dann wieder weg. Wie verhindern die, dass das dann nicht umkippt irgendwie oder anfängt zu schimmeln? Oder was macht Bier, wenn es schlecht wird? Ja, Bakterieninfektion. Der Trick ist sozusagen, es rechtzeitig mit den richtigen Bakterien anzufüttern, dass da nichts mehr ist, was schlecht werden kann. Okay. Also alles, was da an organischen Substanzen ist, wird rechtzeitig abgebaut. Mhm. Und da hat sich halt über die Jahrhunderte ein Mikroklima in diesen Brauereien entwickelt, dass auch die richtigen Mikroorganismen in der Wand wachsen. Was so weit geht, dass wenn so eine Brauerei umzieht, die Wand mitnehmen. Ja. Ja. Die Winzer machen da Spontanvergärung. Ja, das ist sowas Ähnliches. Zum Wohl. Ich bin gespannt. Es riecht wie ein Wein. Ah nee, man kann das nicht so schwenken wie ein Wein, sonst schäumt es wie blöde. Ja. Verdammt. Muss man vorsichtig schwenken. Ja. Aber ein bisschen schwenken kann man auch. Also ich finde, man riecht die Sauerkirschen deutlich. Sehr stark. So wie, aber es riecht nicht wie ein Bier. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Also ich finde dieser, ich weiß noch nicht mal, woher der kommt, dieser normale charakteristische Biergeruch. Das ist wahrscheinlich der Hopfen. Ist der Hopfen, ja. Den riecht man kaum. Ist da überhaupt Hopfen drin? Da ist Hopfen drin, aber Hopfen, den sie mehrere Jahre lagern, damit er sein typisches Hopfenaroma verliert. Das heißt, die wollen nur noch die Funktion des Hopfens haben, aber nicht mehr den Geschmack. Genau, die nehmen alten Hopfen absichtlich. Können die nicht irgendwas anderes nehmen als alten Hopfen? Also ist doch eigentlich viel zu aufwendig. Nö, man lässt halt Hopfen liegen. Das ist vergleichsweise wenig aufwendig. Echt? Ich weiß, wie viel Hopfen braucht man denn überhaupt, um Bier zu machen? Wie viel Zutaten braucht man überhaupt, um Liter Bier zu machen? Liter, also für 20 Liter nehme ich 4 Kilo Malz, damit ein normal Bier draus wird mit 5% Alkohol. Mhm. Und je nachdem, was man für einen Hopfen hat, also man hat da so einen Alphasäuregehalt, das ist wieder THC-Gehalt beim Dope, der schwankt halt. Zwischen 3%, 5% für einen Aromahopfen bis zu 15 bis 20 für einen Bitterhopfen. Mhm. Und so 10, 20, 30 Gramm. Nimmt man da. Und dann nimmst du echten Hopfen oder nimmst du da so irgendwie Extrakte und was ist da? Ich habe mal irgendwo gesehen, dass es auch Hopfenextrakt gibt. Das war auch wieder so Udo Pollmer. Irgendwie so ein Bericht mit Udo Pollmer, diesem Lebensmitteltypen, diesem Dicken aus München, der immer sagt, hier ist alles Dreck. Und meint auch, ja, hier, das ist Hopfenextrakt, das kommt in ihr Bier. Ja, ja, hatte auch recht. Also viele Biere, kann man drauf gucken, steht Hopfenextrakt. Das ist so ein bisschen, ist wie beim Gras, ne? So, du kannst Gras als Gras kriegen, so, das entspricht Hopfendolden. Verwendlich mittlerweile ist eine tierische Sauerei, weil es dir alle Filter zusetzt. Also es ist richtig Arbeit, damit zu arbeiten. Dann gibt es Hopfenpellets. Das ist im Prinzip kleingeschreddert und ausgesiebt und gepresst. Also Hash-Style. Dope. Ja. Ja. Und dann das Extrakt. Da nimmt man tatsächlich so einen Soxhlet-Extraktor und holt da die ätherischen Öle raus. Ja, das ist das, was nach dem Batzzupfen am Finger kleben bleibt. Ja. Genau, genau. Ja. Sehr gut vergleichbar. Sehr angenehmes Sauerkirscharoma, so ein bisschen wie wenn Oma damals die Sauerkirschen vom Baum eingeweckt hat. Ne? Also wirklich super. Ich bin kein Freund von Sauerkirschen. Mhm. Das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Das schmeckt überhaupt nicht nach Bier. Also ich habe nicht das Gefühl, als würde ich ein Bier trinken, sondern eher, ich weiß gar nicht, so ein... Ja, fast wie ein Rotwein. Mhm. Also es gibt auch so Rotweine, die dann halt auch so einen Sauerkirsch-Touch haben. Das ist ein bisschen wie ein Spätburgunder. Sehr, das ist klasse. Wo kaufst du sowas? Also gibt es sowas hier oder musst du das aufwendig importieren irgendwoher? Das Krieg von Bohnen bekommt man tatsächlich auch hier. Mhm. Besagte schweineteuren Kühlschränke. Also Braufaktum hat dann auch noch ein paar Biere von anderen Leuten im Angebot, unter anderem die Palette von Bohnen. Also genau dieses Krieg kriegt man hier. Mhm. Aber diese Konferenz in Belgien, bin ich also dazu übergegangen, mit dem Auto hinzufahren, statt zu fliegen. Ja, super. Also es gibt durchaus Läden, wo man sowas bekommt. Für die Leute, die nicht damit gesegnet sind, in einer Großstadt zu wohnen, wo es Bierläden gibt, gibt es auch den Bierzwerg. Online-Webseite, wo man Bier bestellen kann. Ist dann kein preiswerter Spaß, weil muss alles durch die Gegend geschickt werden, aber bevor man gar nicht rankommt. Bierkompass. Gibt noch so zwei, drei mehr im Netz. Wirklich ein interessanter Geschmack. Wie viele Umdrehungen hat das? Vier. Vier. Das ist also noch leicht sogar dabei. Das ist relativ harmlos noch, ja. Das ist ein gutes. Das ist wirklich lecker. Ich hatte neulich. Das ist ganz gemein. Ich glaube, da kannst du auch ruhig mal 4 Liter von trinken und hast nicht das Gefühl, als hättest du Alkohol zu dir genommen. Ne? Das ist so ein bisschen fruchtsaftmäßig. Ja, genau. Super. Ich hatte neulich einen Krieg, das hatte so ein bisschen einen Essiggeschmack und da komme ich nicht so gut drauf klar. Also dadurch, dass es spontan Fermentation ist, hat man da auch gelegentlich Essigsäurebakterien drin. Bei dem Rodenbach werden wir es vermutlich auch noch schmecken. Das ist das nächste Sauerbier, was wir auf der Liste haben. Nochmal, warum heißt das Sauerbier? Weil es sauer ist. Ach so, weil es sauer ist. Okay. Ja, ja. Also, weiß nicht, schmeckst du bestimmt? Ja, ja, so? Sicher. Das wäre ja klar. Ja, ja, Now that I say it. Mhm. Das ist also Säurefermentation von Lactobacillen, Pediokokken. Das sind so die wichtigsten Familien. Die Brettanomyces erzeugt auch noch so ein... Die was? Brettanomyces. Ach so, Brett, ja. Ja, Brett. Kennt man von spontan vergorenen Rieslingen, die den Geruch... Ja, ja. Das ist so dieser... Pferdedecke. Dieser, genau, Pferdedecke, Autowerkstatt, Bremsen, Altöl. Gilt so. Beim Wein, glaube ich, als Fehler? Nee, nicht notwendigerweise. Okay. Nicht notwendigerweise. Also das, es gibt spontan vergorene Rieslinge, da bist du froh, wenn sie danach riechen. Also das, okay. Okay. Eigentlich gilt es als Fehler wohl, aber... Ja. Also gibt es bei einigen Bieren, unter anderem auch bei der Berliner Weißen, was lange Zeit unbekannt war. Das hat erst in den 80er Jahren der Professor Metner herausgefunden, der jetzt noch den Lehrstuhl bei der VLB leitet. Bei der wo? VLB, der Verein für Versuchs- und Lehrwesen in der Brauerei. Irgendwie sowas, schlag mich tot, was die Abkürzung heißt. Aber das ist der andere Lehrstuhl für Brauereiwesen in Deutschland, neben Weinstephan. Okay. Die sitzen hier in Berlin im Wedding, sind der TU angegliedert. Ach Mensch, das sind das die Schnäpse für Joes am Wedding immer gemacht haben? Das kann ich weiß gar nicht, ob es Joes am Wedding noch gibt, aber die hatten eine Schnapskarte, die war nämlich auch von irgendeinem Institut befüllt. Mhm. Und da gab es halt You Name It als Schnaps. Genau. Also wirklich einmal komplette Kühlregal egal was, Stracciatella, keine Ahnung, also alles mit Schnaps. Also Brett heißt übrigens Brettanomyces, weil sie bei britischen Bieren zuerst gefunden wurde. Mhm. Der Herr, genau, bei Carlsberg wurden Reinzuchthefen erstmals erfunden. Also aus einer einzelnen Hefezelle die Hefe hochzüchten und damit Bier machen. War sehr populär relativ schnell und dann haben die Briten angefangen damit zu experimentieren. Mhm. Die Leute haben gesagt, das Bier schmeckt nicht. Das schmeckt nicht wie früher. Dann haben sie nochmal genauer hingeguckt und haben halt in den Fässern, in den Lagerfässern, in den Holzfässern die Brettanomyces gefunden. Aha. 1905 war das, glaube ich. Genau. Wurde dann später bei belgischen Bieren nachgewiesen, also insbesondere bei den spontan fermentierten, bei den Lambics spielt es eine große Rolle. Wenn man die Genau, wir kommen ganz zum Schluss noch zu den Trappistenbieren. Das Orval hat einen relativ deutlichen Brettgeschmack. Das ist also nicht, also das, was wir da trinken, nicht. Aber habe ich auch noch eine Flasche von im Keller. Und wie gesagt, bei der Berliner Weißen. Ich habe mal gelernt, was heißt gelernt, das ist mir in einer Fernsehserie, wo auch Bier getrunken wurde, erklärt worden. Also wie Bier wirklich schmeckt, merkt man erst, wenn man aufstößt. Stimmt das? Also das, ich finde das immer ganz interessant, weil wenn man nach einem Schluck Bier aufstößt, wenn man kann, also manchmal ist man halt so voll, dass man nicht sauber aufstoßen kann, kommt tatsächlich nochmal so ein sehr charakteristischer Geschmack jeweils mit hoch. Also ich bin ja bekennender Warmbiertrinker. Also ja, ich finde, man sollte das können. Es gibt zwei Dinge, die ein Mann können muss. Warmes Bier und warmen Weißwein genießen können. Mhm. Weil dann hast du hast dann einfach nie wieder Probleme. Also nachts um drei, das Bier ist alle, jo, egal. Ja, ja. Das ist, also Kälte überdeckt Fehler relativ gut. Und wenn du aufstößt, ist das Bier ja warm. Also ich bin überhaupt wenn du Bier einfach bei Zimmertemperatur trinkst, dann hast du diese Aromen auch. Aha. Hast aber sogar noch mehr davon, weil auch die leicht flüchtigen Sachen in der Nase und so noch gut rüberkommen. Verstehe. So. Das nächste ist auch ein Sauerbier, auch aus Belgien. Ein sogenanntes Oud Bruin, ein altes Braunbier. Ich wollte gerade sagen, es ist sehr dunkel. Wie kommt die Farbe da rein? Oder ist da immer Farbe drin und bei Becks wird sie rausgezogen? Die Farbe kommt vom Malz. Das Malz wird ja geröstet. Mhm. Und je nachdem, wie dunkel man das röstet, hat man verschiedene Farbe im Bier. Wobei hier bei dem kommt die Farbe vermutlich auch teilweise aus dem Holz. Weil, also dieses Rodenbach ist auch ein Sauerbier, wirst du gleich schmecken. Mhm. Und das wird verschnitten. Die Hälfte wird 2 Jahre gelagert und die andere Hälfte ist frisch. Die wird nur einige Monate gelagert. Mhm. Dann wird es miteinander verschnitten. Und da lebt auch einiges in diesen alten Eichenholzfässern. Und das wird das rausfiltriert, bevor es abgefüllt wird, was da drin lebt? Oder wird es einfach mit? Das wird einfach mit. Das ist... Kann man auch tatsächlich irgendwie den Bodensatz nehmen, damit eigenes Bier machen? Ach. Hm. Oh. Also ich finde, man riecht das Holz ein bisschen. Man schmeckt das Holz vor allen Dingen. Mein lieber... Alter Falter. Ja, Aule Schwede. Ich finde das ein bisschen irritierend, dass dein Gesicht auf meinem Glas ist und immer, wenn ich auf das Glas gucke, sehe ich dein Gesicht und immer, wenn ich weggucke, sehe ich dein Gesicht auch. Aber das Also es hat auch so eine Rotweinqualität, finde ich. Mhm. Es ist jetzt nach dem Krieg direkt danach ein bisschen schwierig rauszuschmecken, aber es hat auch so ein ganz leichtes Kirscharoma. Ja. Das kommt. Wobei, das könnte auch sein, dass ich einfach das Saure als Kirsche missinterpretiere. Da bin ich jetzt nicht sicher. Ja, vielleicht nochmal bei einer anderen Gelegenheit dasselbe Bier probieren. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass eine bestimmte Art Pediokokken, die da drin vorkommt, also eins von diesen vielen Bakterienzeugs, die produziert Kirscharoma. Ach. Ja. Das sind also keine Kirschen im Spiel, das ist alles mikrobiell passiert. Kannst du eigentlich, wenn du irgendwo auf einer Party bist, überhaupt noch einen Becks trinken? Wenn ich Durst habe und es nicht als Bier betrachte, geht das schon. Als herber Durstlöscher. Ja. Okay. Gibt es eigentlich auch alkoholfreie Biere, die so einem Qualitätsanspruch gerecht werden? Also geschmacklich? Also was ist so, was man so kennt, so Clausthaler, Erdinger und was es da so an alkoholfreiem gibt, das ist ja dann also im Grunde alkoholfreies von dem, was du nicht trinken willst. Weißt du, so alkoholfreies Bier trinken ist immer so ein bisschen wie der Versuch, irgendwie vegetarisches Essen zu essen, aber trotzdem Fleisch zu wollen. Ja. So, also wenn man bereit ist zu akzeptieren, dass es halt ein völlig anderes Getränk ist, ist es ganz einfach. Gibt es hervorragende Sachen. Gibt's ja, zum Beispiel Erdinger. Also ich bin ein großer Freund von Erdinger alkoholfrei. Entschuldigung. Aber das schmeckt doch nicht nach Bier. Und ja, man darf auch kein Bier erwarten. Und es ist einfach ein sehr leckeres Getränk. Genau, genau. Ja. Das, es gibt ein dunkles alkoholfreies Hefeweizen von Neumarkter Lambsbräu. Mhm. Das finde ich auch sehr gut. Das Müllers Malz ist auch ein gutes. Mhm. Ist halt ein Malzbier, ne? Also ich trinke im Zweifelsfall lieber ein ehrliches Malzbier als einen schlechten Versuch, ein Bier zu kopieren ohne Alkohol. Das ist erstaunlich, wie das Fass dadurch schmeckt. Das ist wirklich erstaunlich. Das ist übrigens das mit der ganz leichten Essignote. Ich weiß nicht, ob du es rausschmeckst. Also finde ich jetzt noch nicht störend. Hatte ich schon in manchen Bieren, dass ich gesagt habe, boah, geht gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Da könnte noch mehr. Ich mag auch Essig. Also ich finde Essig sehr angenehm. Mhm. Das trinkt man ja auch gerne mal als Aperitif. Sehr gut. Das ist aber auch keine Supermarktware, ne? Also auch in Belgien wahrscheinlich nicht, oder? In Belgien bekommt man das Rodenbach schon relativ gut. Also es ist von diesem Bierstil her das bekannteste. Mhm. Auch relativ groß, relativ hoher Ausstoß. Also ein gut sortierter Supermarkt hat das in Belgien. Warum machst du ausgerechnet Berliner Weiße? Weil ich in Berlin wohne. Ja. Das guter Grund. Ich muss mal gucken. Also bis man das Qualitäts- ist wirklich erstaunlich. Also das leere Glas riecht ein bisschen wie ein leeres Weinglas auch. Das ist wirklich ja. Das Rodenbach trinke ich gerne. Das habe ich kennengelernt. Da war ich in Brüssel. Und in Brüssel gibt es neben der alten Börse einen Café, das halt irgendwie zu Jugendstilzeiten mal eingerichtet wurde und sich seitdem nicht großartig verändert hat. Also man hat das Gefühl, auch die Kellner sind noch aus der Zeit. Mhm. Das auch hauptsächlich von Einheimischen bevölkert wird. Also obwohl das eine totale Touri-Gegend ist, gehen die Touris da fast gar nicht rein. Und da saß ich halt also drin und bestellte mir irgendwas mit Fritten, weil es war ja in Belgien zu essen. Irgendwas mit Fritten. Und guckte dann, was die Leute an den Nachbartischen sich so für Bier bestellten. Mhm. Und irgendwie sah dieses Rodenbach und sagte irgendwie, das will ich auch. Und das hat mich ganz schön aus den Socken gehauen. Also das habe ich nicht erwartet. Ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Also so ein saures Bier, gibt es das überhaupt aus Deutschland? Braun? Du sagtest das... Also die Sauerbiere haben ja tatsächlich in Norddeutschland eine lange Tradition. Aha. Also Berliner Weiß ist so das, was man gerade noch so kennt, also obwohl es ja vom Aussterben bedroht ist, aber das hat es am längsten überlebt. Es gab eine Bremer Weiße, es gibt die besagte Leipziger Gose, dann gibt es das Lichtenhainer Bier, das ist nun schon wirklich exotisch. Und zwar im 19. Jahrhundert in Jena durften die Studenten nicht in der Stadt saufen, weil die Uni gesagt hat, irgendwie, nee, saufen ist nicht, ihr sollt lernen. Ja. Also was ist passiert? Die Studenten sind zum Saufen vor die Tore der Stadt gezogen. Ja. Nach Lichtenhain. Und da gab es das Lichtenhainer Bier, ist auch ein Sauerbier. Ja. Und die gehen alle zurück auf einen gemeinschaftlichen Ursprung, nämlich den Bräuhahn. Kurt Bräuhahn war ein Braumeister aus Halberstadt, der in Hamburg gelernt hat und sich dann in Hannover niedergelassen hat. Mhm. Auch heute noch ist das zweitälteste Haus in Hannover das Bräuhahnhaus. Mhm. Und der hat halt also mehr oder weniger also einen Bierstil kreiert und populär gemacht, der es dann nach ganz Norddeutschland geschafft hat. So, also bis hin zu Belgien. Wie kommt das eigentlich, dass aus Belgien so viel Bier kommt? Ist es jetzt Zufall, dass wir... Aber in meiner Wahrnehmung ist Belgien auch so das andere Bierland. Ja. So neben Deutschland und Belgien sind so die beiden Länder, die ich mit Bier in Verbindung bringe immer. Belgien hat tatsächlich einfach auch eine lange und reiche Tradition. Ich glaube, einer der Gründe ist, dass sie in Belgien von 1920 bis 1980 ungefähr ein Schnapsverbot hatten. Ach. Hat ja auch nichts genutzt, ne? Hat sich geholfen, haben die Leute angefangen, starkes Bier zu trinken. Großbritannien ist auf jeden Fall auch noch eine Biernation. Da kommen wir ja auch gleich hin. Wir haben hier ein Green King Strong Suffolk Vintage Ale. Mhm. Auch ein Blend aus einem Bier, das 2 Jahre in Eiche gereift ist. Wie lange reift so ein Becks, also so ein Supermarktbier? Ja, wenn sie gut sind, lassen sie es 6 Wochen lagern. Im Stahltank. Im Stahltank, natürlich. Das kostet dann natürlich auch entsprechend viel, ne? Also mal eben 2 Jahre so ein Bier wegstellen. In einem Holzfass, weißt du, was Holzfässer ist? Ja, das kommt noch dazu. Ja. Sind die frisch, die Holzfässer, oder nehmen die alte Holzfässer von irgendwie aus den Whisky-Destillen oder sonst woher? Also sie fangen an, damit zu experimentieren, so dieses irgendwie Rotwein-Style, wir nehmen hier mal ein Sherry-Fass. Genau. Das ist aber nicht traditionell. Traditionell ist, dass du tatsächlich deine eigenen Bierfässer die hast machen lassen von dem Böttcher oder Küfer oder wie auch immer der heißt in deiner Gegend. Und die also ausschließlich für Bier genutzt wurden. Wir sind natürlich total die Barbaren, dass wir unsere Gläser nicht zwischendrin ausspülen. Ja, aber das ist ja hier nicht, dass wir sind ja hier nicht in... Sind ja unter uns und genau, sieht keiner. Genau, sieht ja keiner, hört ja keiner. Ja. Guck dir mal bitte diesen Schaum an. Der Schaum ist wirklich enorm, ja. Ein total feinporiger, cremiger, weißer Schaum. Kann man das bestimmen, wie der Schaum wird? Schaum ist echt extrem schwierig. Da gibt es Komponenten, die sich nach wie vor der wissenschaftlichen Analyse entziehen. Also das Malz dieses Jahr zum Beispiel sorgt dafür, dass die Biere gerne mal überschäumen beim Öffnen, sogenanntes Gushing. Und kein Mensch weiß, wo es herkommt und wo es hingeht. Also man kann es in gewissen Grenzen beeinflussen, man versteht so ein bisschen, wie das mit dem Schaum passiert. Bei der sogenannten Eiweißrast kann man dafür sorgen, wenn es zu doll schäumt, kann man es ein bisschen abbauen lassen. Aber Schaumdesign ist nicht möglich? Innerhalb gewisser Grenzen, aber es ist endlich. Das Schaum ist noch nicht komplett erforscht. Also man weiß ein bisschen was drüber, es hat was mit den Eiweißen zu tun. Man kann die Eiweiße beeinflussen durch entsprechende Enzyme bei den richtigen Temperaturen. Das Bier hat auch eine wunderschöne Farbe. Das ist kastanienbraun, würde ich sagen. Ja. Ist noch nicht schwarz. Ja, Kastanie trifft's. Mhm. So, wenn man das mal gegen die Wand hält. Das ist noch lange nicht schwarz. Also nee, ich meine, wenn du dagegen so... Was kenne ich denn an schwarzen Bieren? Guinness oder sowas nimmst? Ja, das ist halt schwarz. Also der Schaum verfliegt aber auch relativ schnell. Der war sehr, sehr schön und feinporig, ist jetzt aber weg. Das riecht auch jetzt schon stärker nach Bier, finde ich. Also das ist, die anderen beiden haben mich gar nicht so sehr an Bier erinnert. Aber jetzt kommt ein bisschen. Das ist... Auch wunderschöne Malznoten. Bier schmeckt grundsätzlich stärker, als es riecht, ne? Kann das sein? Mm. Bei Wein hast du es ja gerne andersrum, dass es sehr, sehr intensiv riecht und dann gar nicht so intensiv schmeckt. Muss ich mal drauf achten, aber meines Erachtens gibt es auch wirklich gut riechende Biere. Also ich hatte schon Biere, die in der Nase total toll waren und dann im Geschmack ein bisschen zu wünschen haben übrig. Also das ist alleine wie lange der Nachgeschmack im Mund bleibt, ist erstaunlich. Kenne ich sonst von Kaffee vielleicht. Mhm. Wow. War es auch schon Vintage Ale. Ja. Lange gelagert. Diese britischen Ales, die haben gerne mal so einen Geschmack nach grünem Apfel. Mhm. Schmeckst du bei dem vielleicht auch raus? Also da sind total viele andere Sachen drin, die ein bisschen, sagen. Grünen Apfel schmecke ich nicht. Der Vorschlaghammer. Das ist auch sehr subtil. Also die Malznoten sind einfach viel deutlicher. Ja. Woher kommt der grüne Apfel? Also welche Zutat macht den? Das macht die Hefe. Mhm. Da es ein obergieriges Bier ist, mehr Stoffwechsel Nebenprodukte. Mhm. Diese Sendung wird dazu führen, dass ich kein Bier mehr trinken kann. Das ist eigentlich das Tragische. Ja, ich versorge dich dann mit Adressen. Genau, von das ist, ja, hier, guck mal, Bockbier. Das ist wirklich lecker. Das hatte ich auch noch nicht, dieses Bier. Das ist jetzt für mich auch ein... Das ist sehr, sehr lecker. Also das, also wirklich, also... Die Briten haben ja tatsächlich in den 50er Jahren angefangen, auf die Barrikaden zu gehen gegen diese einheitsgefilterte Stahltank-CO2-Druckscheiße. Mhm. Und da gibt es also Kamera, The Campaign for Real Ale. Und da war es also früher so, das Bier kam aus der, also hat der erklärt, ne, wird gekocht und es sollte abgekühlt, Hefe dazu. Dann passiert erstmal die Hauptgärung eine Woche lang. Und nach der Hauptgärung kommt die Nachgärung, die das CO2 reinbringt. Also die Hauptgärung passiert in der Regel in offenen Tanks mit dicken Schaumteppichen obendrauf, Schaum- und Hefeteppichen. Das Kann man, sieht immer ein bisschen eklig aus, ne? Ja, es sieht immer ganz schön eklig aus, ja, ja. Das muss aber so. Ja, okay. Lebt ja. Ist flausch drauf. Ja. Und die Nachgärung macht man dann unter Druck. Das heißt, es kommt in ein Fass und dann kommt irgendwie ein Stopfen rein, ein Spunden nennt man das, kennt man auch irgendwie als deutschen Begriff. Und dann braucht es Druck auf und wird getrunken. Mhm. Und diese Nachgärung passiert bei britischem Bier traditionell im Pub. Das heißt, irgendwie nach der Hauptgärung kommt das auf Fässer, dann kommen die Fässer in den Pub. Und dann ist also der Pubbesitzer dafür zuständig, die Nachgärung bei dem Bier durchzuführen und es auszuschenken. Das wird dann auch nicht unter Druck, also mit einer CO2-Flasche ausgeschenkt, sondern da gibt es Handpumpen. Also wenn das kenne ich. Also diese langen Hebel, wo man dran zieht. Genau. Das Bier ist also unter Atmosphärendruck. Ja. Das ist nicht unter größerem Druck. Wird dann mit dieser Bierpumpe hochgepumpt. Deswegen hat es irgendwie so ein bisschen, also für den typischen Rülpsbiertrinker, also kommt es so ein bisschen abgestanden rüber. Ja, wobei ich das sehr mag. Also ich mag auch, dass sie es nicht kühlen. Ja, eine Kellertemperatur, das hat dann so 12 bis 14 Grad und so viel CO2, wie sich bei den Temperaturen da drin löst. Gibt es bei den Franken übrigens auch, ne? So, kennst du die kürzeste Bierbestellung? Nee. AU. AU. AU. Ein ungespundetes. Ein ungespundetes Bier? Ja, AU heißt ein ungespundetes Bier. Ungespundetes Bier habe ich tatsächlich schon mal irgendwo gehört. Ja. Ist extrem selten geworden, in Deutschland gibt es bloß noch bei den Franken. Mhm. Und noch kürzer ist nur die Folgebestellung. Da legt man nämlich einfach den Krug auf die Seite. Das ist schon, ist ein bisschen, also in Köln und Düsseldorf ist es ja so, dass du einen Bierdeckel drauflegen musst, damit du nichts mehr kriegst. Ja, ja, ja. Wobei die Anzahl von Köbissen, die das können, hat auch echt abgenommen. Was können? Na, dir das Bier bringen, wenn du es ausgetrunken hast. Echt? Ja. Ich war ewig nicht im Brauhaus, also das ist irgendwie... Also mir wurde berichtet, dass es da mal eine Tourismusförderungsmaßnahme gibt und irgendwie also den Kürbissen ihr Umgangston abgewöhnt wurde und solche Dinge. Ja, das ist schade. Also weil das, also dieses Rüde, das irgendwie hat mir das... Ich mag das dann ja doch. Also ich bin hier in Berlin, sind mir die Menschen zu rüde, weil alle rüde sind wahrscheinlich. Also in Köln der Kürbis, da habe ich auch schöne Erlebnisse. Ich bin mal, da war ich irgendwie 14 oder so. Und ich bin natürlich nicht in der Stadt groß geworden, sondern ne, von den Eltern dann in die Reihenhaussiedlung außerhalb verschleppt worden. Und war in der Stadt unterwegs und irgendwie, weiß ich nicht, was man so macht als 14-Jähriger, wenn man in der Stadt rumrennt, irgendwie Platten kaufen und so. Und musste fürchterlich pinkeln. Und bin ins Brauhaus, ins Früh am Dom reingelaufen. Und da stand ein Kürbis, der sah ungefähr so aus wie ich. Und ich sag zu diesem Kürbis, entschuldigen Sie, ich muss ganz fürchterlich auf Toilette. Haben Sie eine Toilette hier? Und dann sagt der Kürbis, ja sicher. Dazu sind wir verpflichtet. Dreht sich um und geht. Das war meine erste Begegnung mit einem Kürbis. Das war wirklich toll. Ja. Klare Auskunft. Dann saß ich mal im Küppersbrauhaus im Biergarten und habe aus irgendeinem Grund einen Pilz bestellt. Das muss man auch erstmal können. Ne? Also im kölschen Brauhaus sitzen und sagen, ich hätte gern einen Pilz. Und dann sagt der Kürbis, haben wir nicht, wir sind hier nicht in Dortmund. Fand ich aber schön. Mach mal die Augen zu, riech an deinem Glas und denk an grünes Apfelshampoo. Okay, du hast... Oh Gott. Du hast recht. Ne? Entschuldigung, ich musste aufstoßen, das liegt aber am Bier. Also es sind das auch noch... Ist, tatsächlich, also das mit dem der Apfelshampoo-Trick funktioniert. Also da ist noch viel mehr, ich habe da so... Ich muss auch echt noch lernen, mich von dem Gedanken zu verabschieden, dass es hier Bier gibt. Nee. Also das ist halt, ja. Pilz gibt es hier nicht mehr heute. Ein bisschen was Seifiges hat das auch. Karamellig, würde ich sagen. Karamellig? Karamell, da ist ganz viel Karamell. Ja, im Mund hinterher, also in der Nase? würde fast sagen Teer. Also ich habe gerade so ein Rotweingefühl hier. Das ist echt so ein Tempranillo-Gefühl. Also hat, ich finde, es hat ein bisschen was von einem Tempranillo. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr schwere, kräftige Angelegenheit. Mhm. Guter Stoff. Ja, sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals ernsthaft auf einem Bier rumkaue und Luft einziehe, um zu gucken, wie es schmeckt. Ich meine, ich habe das manchmal, wenn ich viel Wein, also beim Weintrinken mache ich das immer. Und wenn ich viel Wein getrunken habe eine Zeit lang, passiert es mir halt, dass ich irgendwo in der Kneipe sitze und bei einem Bier mache oder auch bei einem Wasser mache, weil ich irgendwie so mit Flüssigkeit im Mund assoziiere, dass ich das zu machen habe. Aber das ist jetzt mal absichtlich, das ist erstaunlich. Die Leute, die das hören, langweilen sich zu Tode, übrigens wegen der ganzen Pausen. Aber ne? Ja, das können wir ja. Da gibt es bestimmt ein Plugin für, wo man die Pausen rausschneiden genau. kann. Genau. Ja, die meisten hören das und sowieso auf doppelter Geschwindigkeit. Toll. Also das ist wirklich, wirklich, also das ist... Was ist denn da für eine komische Süße drin? Die halt Briten arbeiten gerne mit... So was Honigartiges irgendwie. Die Briten arbeiten gerne mit Karamellmalzen. Aha. Das sind Malze, die, wo sie dafür gesorgt hat, dass schon beim Melzen ein bisschen des Zuckers, ein bisschen der Stärke des Zucker umgesetzt wird. Ja. Und dann beim Rösten aus dem Zucker Karamell wird. Mhm. Das ist irre. Haben wir gesagt, wie das heißt? Ja, ne? Strong Suffolk Vintage Ale. Mhm. Muss man das importieren oder kann man das irgendwo hier beschaffen? Das habe ich tatsächlich aus einem Bierladen hier in Berlin. Ah, super. Also in Berlin, haben wir denn mittlerweile so spezielle Bierläden oder ist das noch eher so eine Ecke im Weinladen oder so? Es gibt spezielle Bierläden. Warte mal, ich glaube, ich kriege sie auch alle zusammen. Der Ambrosetti ist einer der ältesten. Mhm. Wo ich gerade irgendwie war, der heißt, glaube ich, Hops und Barley ist ja. In der Nähe der VLB, also da im Wedding in der Ecke. Mhm. Dann am Innenministerium gibt es einen Laden. Online unter berlinbiershop.com. Mhm. Und dann gibt es irgendwie so einen alten Ossi am Strausberger Platz. Mhm. IPA haben wir nicht. Wie IPA? Was? Das nächste Bier, was er trinkt, ist ein IPA. Bin ich reingelaufen und habe ihn gefragt, ob man IPA hat. IPA haben wir nicht. Ist aber auch super, so, also so die vier. Dann in der Galeria kriegt man so ein bisschen was. Aha. Beim KDW bestimmt auch. Dann wahrscheinlich auch im Karstadt am Hermannplatz, die haben ja auch eine ganz gute Spirituosenabteilung jedenfalls. Ja, aber das ist so die Abteilung, irgendwie man zahlt einen Arm und ein Bein für seine Flasche Bier, ne? Ja. Na gut. Aber das ist wirklich noch eine Marktlücke, ne? Gute Biere? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also mit Wein, dass es gute Weine gibt, das haben die Leute ja mittlerweile begriffen. Ja, selbst Whisky-Läden gibt es genug. Whisky-Läden, ja. Aber Bier? Also vor allen Dingen solche Sachen, die man... Ich finde das auch sehr schön, wie du vorsichtig die Kapseln abmachst. Damit sie hinterher nicht so scheiße aussehen wie bei mir, wenn ich sie mit einem Ruck von der Ecke irgendwie umbiege. Ja, so, wir machen jetzt Kontrastprogramm. Jetzt kommen wir okay. mal von den... Das wird auch immer mehr Alkohol, ne? Also das Suffolk hatte 6%. Wir arbeiten uns im Alkohol hoch. Okay. Das ist jetzt IPA. Das ist IPA. Ah, ein helles Bier. Ah, so sieht Bier aus. Nee, doch nicht. Also das, das hat jetzt schon eher was mit Bier zu tun. So ein rötlich-gelb, ne? Ja. Bernstein, sagt man. Bernstein, genau. Bernstein. Andreas auch ein sehr hat das Bernsteinzimmer gefunden. Sehr schön cremiger. Oh, das riecht. Ne? Wow. Ne? Das kann was. Es handelt sich übrigens um einen Sierra Nevada Torpedo Extra IPA. Riecht hier so ein bisschen, was ist denn das, Holunder? Litchi. Litchi, ja. Aber sowas von Litchi, du hast recht. Wahnsinn. Das macht nur die Hefe. Nein, in dem Fall ist es der Hopfen. Jetzt in dem Fall ist der Hopfen. Ah, okay. Wir haben uns also irgendwie, wir waren, also die ersten beiden Biere, die wir getrunken haben, die waren sehr dominiert von den Organismen, von den Bakterien und so weiter und so fort, von dem Holz. Mhm. dass diese britischen Ales ist halt sowohl die Hefe als auch die Karamellmalze. Und bei so einem IPA, da ist einfach so, das ist ein Hopfen-Solo. Aha. Was heißt IPA? IPA heißt India Pale Ale. Ah, okay. Ja. Also Pale Ale, Ale, britisches obergäriges Bier. Pale Ale, helles britisches obergäriges Bier. Mein Gott, riecht das gut. Entschuldige bitte. Das ne, das ist unglaublich. Als ich das getrunken habe, war ich so derartig geplättet, was Bier kann. Das ist unglaublich gerade. Ich kenne das nicht, dass ich ein Bier einfach nur riechen will. Also, sonst muss ich mich dafür anpöbeln lassen, dass ich Wein nicht trinke. Lass dir Zeit. Unfassbar. Und also das India Pale Ale, damals, 19. Jahrhundert, British Empire, ja. Als Indien noch Kolonie war, mussten sie ja Bier dahin schaffen. Und das Bier auf dem langen Seeweg mussten sie sich erhalten. Ja. Also haben sie es ein bisschen stärker eingebraut und haben dann von dem Hopfen noch mal so eine Handvoll mit ins Fass geworfen. Mhm. So das Dry Hopping oder auf Deutsch Hopfenstopfen. Mhm. Also bei klassischem Bier kommt der Hopfen halt zum Kochen. Ja. Und gerade die IPAs zeichnen sich dadurch aus, dass man hinterher nochmal Hopfen reinwirft und diese ganzen feinen Aromen im Bär- und Lagerfass nochmal ins Bier übergehen. Mhm. Und da fahren gerade die Amis total drauf ab. Und ich werfe den Hopfen da rein, um seine antibakterielle... Ja, genau. Okay. So, ich habe jetzt kein britisches IPA mitgebracht, das wäre nochmal ein interessanter Kontrast gewesen. Das ist so irgendwie auf dem halben Wege zwischen dem, was wir eben getrunken haben, dem, was wir jetzt trinken. Ja. Aber die Amis, also man sagt ja immer, die Amis haben das schlechteste Bier der Welt, haben sie auch. Sie haben aber auch einige der besten Biere der Welt. Anscheinend. Mhm. Und also insbesondere so der Nordwesten der USA, so die nördliche Pazifikküste ist ein traditionelles Hopfenanbaugebiet. Mhm. Und mit eigenen Hopfensorten, so ein C-Hopfen, Cascade, Centennial, Citra. Und weil das Bier da so schlecht war in den 70ern, haben sie angefangen selber zu brauen. Und die IPAs sind eigentlich so mittlerweile die Krönung des amerikanischen Bieres. Also das ist, sowas habe ich noch nie gerochen. Also es ist wirklich faszinierend. Das ist das mit der Blumenwiese. Boah. Das ist schon sehr bitter, aber auch, ne? Ja. Aber gut, das ist auch bitter. Also wenn du Blumen isst, die sind halt auch bitter, ne? Mhm. Also wie gesagt, wow, Wahnsinn. Das lebt von Hopfen. Und das ist tatsächlich auch genau andersrum, als ich eben sagte. Das ist in der Nase viel, viel, viel, was ist denn das? Facettenreicher irgendwie, oder? Nee, auch nicht. Das ist komplett anders. Ja. Erstaunlich. Also die Nase ist sehr blumig, fruchtig, aromatisch. Ja. Und es ist extrem herb. Und im Geschmack ist es halt so richtig so ja. Wo die Speicheldrüsen anfangen zu zucken, weil es immer so bitter ist. Wie so in so eine Quitte beißen. Mhm. Und das Bittere macht der Hopfen dann, ne? Ja, das Bittere ist im Hopfen. Heftig. Es ist wirklich heftig bitter, aber... Mhm. Aber nicht unangenehm, also nicht so ohrenschmalzig bitter halt. Also es ist noch nicht der Anschlag von dem, was geht, aber es ist schon ein vergleichsweise bitteres Bier. Ja. Ich habe ja gesagt, wir kosten uns durch alles durch. Ja. Wir hatten sauer, jetzt haben wir bitter, wir kriegen hinterher noch süß. Hurra, Kinderbier. Der Witz ist halt auch, das sieht halt auch sowas so billig aus. Dieses Label, da würdest du wahrscheinlich im Supermarkt dran vorbeilaufen. Also wenn du jetzt so jemand bist wie ich. Ja. Also ich würde da dran vorbeilaufen und denken, wie sieht das denn aus? Billo-Bier, nee, ich nehme Becks. Ja. weil die es einfach geschafft haben, dann irgendwie über ihr Produktdesign und über ihre Werbung mir einzutrichtern, dass das ein gutes Bier sei und was daneben steht und lustig aussieht, taucht also da. Also ich bin ja dazu übergegangen, wenn ich irgendwo bin und irgendwie da... Da gibt es nur Sachen, die ich kenne. Ich war lange nicht mehr so erstaunt wie heute Abend. Fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich habe zum 10. Mal erstaunlich gesagt. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr verblüfft. Entschuldige, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, aber ich habe getrunken. Genau, was ich sagen wollte, ich kaufe immer die Biere, die ich noch nicht kenne. Das ist ein guter Trick. Weil manchmal findet man auch die Sachen. Ich war neulich im, wir haben Urlaub gemacht an der thüringisch-bayerischen Grenze. Also eigentlich an der thüringisch-fränkischen Grenze, weil Bayern fängt ja viel weiter südlich an. Ne? Ja, die Franken sollen sich mal nicht so haben. Also sag nichts gegen den nettesten Landstrich in Bayern, ja? Nee, die, aber ich nenne die gerne Bayern, weil es sind halt Bayern. Ja, naja, nee, sehe ich anders. Das bist du Franke? Nee. Nicht? Nee. Aber meine Mutter ist aus Thüringen und irgendwie da. Ich troll halt gern. Ja. Darum nenne ich halt die Franken Bayern. So, nee, ich habe da so ein bisschen Mitleid, weil irgendwie. Mit den Franken? In Baden-Württemberg, ja, da haben es irgendwie die Badenser wenigstens in den Landesnamen geschafft. Ja. So, und die armen Franken haben es ja nicht mal in den Landesnamen geschafft. Ja. Ja, okkupiertes Gebiet. Ja, aber dafür, also, ja. Aber dafür sind die halt beliebt. Also die Franken sind halt beliebt außerhalb Bayerns. Die Bayern aber nicht. Ja. Ist so in meiner Wahrnehmung, die Franken sind immer die Freundlichen. Das sind halt die mit dem Schweinsbratenbrödler. Und die Bayern sind so, also die Franken sind halt die ja. Oh, wir werden ganz viele Hate-Mails kriegen. Das ist halt so ein bisschen, wie wenn du im Ausland unterwegs bist und denkst, boah, ist das ein netter Amerikaner. Hm. Garantiert aus Kanada. Ja. Das ist halt irgendwie so dieser seltsame Effekt, den das dann hat. Hm. Naja, jedenfalls waren wir dann noch in Kronach und haben da Bier getrunken. Und irgendwie, ich bestelle ein Bier und kriege also einen Pils. Und trinkt das, ist so halbwegs okay und sagt dann irgendwie, na, sie haben doch bestimmt noch was anderes verfasst. Ach, sagen Sie doch gleich, dass Sie ein Bier wollen. Sehr gut. Und das war dann auch wirklich exzellent. Also ich stehe total auf diese fränkischen Biere. Es ist natürlich nur im großen Universum der Biere ein kleiner Ausschnitt. Aber innerhalb des Genre untergärige Biere, Lagerbiere, sind die Franken richtig, richtig, richtig doll weit vorne. Aha. Und das Bier hieß also Kaiserhöfer Schwedentrunk. Aber Schwedentrunk war doch irgendwas, womit man Leute umgebracht hat, oder nicht früher? Ja, das war so, das war nicht so toll. Aber irgendwie, dieses Bier ist total großartig. Das hat auch so eine Bernsteinfarbe, so ähnlich wie das. Und so eine ganz, ganz leichte Rauchnote. Mhm. Das war gut, war ich schwer begeistert. Gibt's in Berlin eigentlich, also ich meine, es gibt jetzt so mehrere so Kleinstbrauereien auch, die dann irgendwie so einzelne Läden beliefern. Aber gibt es hier eigentlich was du grundsätzlich bestellen würdest, wenn du in eine Kneipe gehst? Wir haben gar keine richtigen Kneipen mehr, ne? Kneipen sind echt am Aussterben, ja. Ja, fällt mir gerade da auf. Ja, und die es noch gibt, die führen halt irgendwie das Engelhardt. Das Schultheiß, Kindel. Mhm. Engelhardt gibt es auch seit Jahrzehnten nicht mehr. Nicht? Ich habe immer so ein Engelhardt-Schild. Also immer, wenn ich an Eckkneipen denke, habe ich ein Engelhardt-Schild vor meinem geistigen Auge. Ich muss mal hinterherklicken, wann Engelhardt verschwunden ist. Aber meines Wissens gibt es das auch nicht mehr. Also warum ist eigentlich die, du sagtest eben, die Berliner Weiße sei am Aussterben. Warum ist sie am Aussterben? Weil also es ist ein Effekt der Konsolidierung. Also wenn du an Berliner Biermarken denkst, ja, da gibt es ja einige. Da gibt es irgendwie Schultheiß, da gibt es Kindl, da gibt es irgendwie Berliner Pilsner, da gibt es Bürgerbräu. Vielleicht noch mehr, die ich jetzt gerade vergesse. Ich wusste gar nicht mehr, dass es Bürgerbräu war mir schon nicht mehr geläufig. Also Kindl, Schultheiß und Berliner Pilsner sind so die Bürgerbräu Sachen, waren auch die letzten, die aufgegeben haben, 2009. Und die gehören halt mittlerweile alle zu Radeberger, was der Dr. Oetker-Konzern ist. Ach, alle diese Biere kommen aus demselben Hahn in Hohenschönhausen. Also gibt es diese. Aus demselben Hahn heißt, es ist egal, ob ich Kindl oder Berliner Pilsener trinke? Ja, es kommt alles aus demselben Topf, aus demselben Hahn, nur das Rezept unterscheidet sich minimal. Ach so, ich dachte, es wäre immer dasselbe, nur mit einem anderen Aufkleber. Weil ja, ganz so ist es nicht. Also da wird schon noch irgendwie versucht. Also die merken würde ich es nicht. Ich würde das nicht merken wahrscheinlich. Also weil du kaufst ja selten einen Schultheiß, einen Kindl und einen Berliner Pilsener gleichzeitig und trinkst die gegeneinander. So, du kaufst dann einen Kasten hiervon oder so. Sollte man mal ausprobieren. Ja. Aber tatsächlich, es gibt extrem viele nicht mehr existente Brauereien in Berlin. Also von hier aus, wenn du hier vor die Tür gehst, wir könnten eine halbe Stunde spazieren, kommen am halben Dutzend Brauereien vorbei, die es nicht mehr gibt. Also, da gibt es die Bötze-Brauerei vorne, dann irgendwie die alte Königstadt-Brauerei, der Geburtstagsclub, ich weiß gar nicht, wie die Brauerei hieß damals. Kennst du den Geburtstagsclub da? Witzigerweise war ich da vor ein paar Tagen noch, weil das ist einer der letzten noch verfallenen oder irgendwie räudigen Hinterhöfe, die es hier gibt in der Gegend. Ja, das ist auch eine alte Brauerei. Ah ja. So, die Brauereidichte hier war extrem hoch. Davon ist nichts mehr übrig. Auf dem Rollberg kann man irgendwie, ist sehr sehenswert. Man kann es leider nicht besichtigen. Ich habe auch noch nicht rausgekriegt, wer der Eigentümer ist. eine denkmalgeschützte Halle aus den 30er Jahren, Stil der neuen Sachlichkeit nennt sich das. Mhm. Die alte Kindl-Brauerei ist stillgelegt. So die Kulturbrauerei, wie man weiß, ist auch keine Brauerei mehr. Ja. So Mälzereien, wir hatten 3 oder 4 Mälzereien in Berlin. In der Bessemerstraße gab es eine, wo das KitKat eine Zeit lang war. Ist stillgelegt. Es gibt eine, wenn man mit dem Zug nach Süden aus Berlin rausfährt. Man sieht da diese charakteristischen Windfänge obendrauf. Das sind irgendwie so, sieht aus wie ein Schornstein, ist aber so aus Metall und geschwungen mit so einem Schweif dran. Das sind Brauereien gewesen. Das sind Mälzereien. Mälzereien. Sieht man sehr gut, wenn man im Tempelhof beim Ikea da unten in der Ecke ist. Das ist so ein Ikea, genau. Auto-Dingsbums. Das Ding meine ich. Ja, okay. Ja. Die alte Mälzerei in Pankow. Da werden jetzt Eigentumswohnungen reingebaut. Natürlich. Also die gesamte Infrastruktur hier ist weg. Es gibt noch diese eine Großbrauerei, wo all unser Berliner Bier herkommt. Kapitalismus. Der Kapitalismus hat das Bier all unter den Nagel gerissen und gleichzeitig Nischen aufgerissen, noch und nöcher. Ja. Also es ist irgendwie... Ich meine, das ist halt, also wie du sagtest, beim Rollberg, also da gibt es ja auch noch, es gibt, glaube ich, wieder ein Bier, das Rollberger heißt, glaube ich. Ja, da bin ich ja schwer neidisch. Der ist mit seiner Brauerei unter die alten Sudpfannen eingezogen. Oh, gut. Ja. So natürlich irgendwie mit der impliziten Drohung, irgendwann nehme ich den Kram da oben wieder in Betrieb, ne? Ja. Macht auch ein ganz gutes rotes Bier. Ja, stimmt. Also es gibt es in der Völlerei. Das ist so ein kleiner Laden in Neukölln, wo ich öfter mal esse. Also Sudpfannen in Berlin, was gibt's denn? Es gibt das Brauhaus am Sudstern, wo der Schoppe Braumeister ist, der auch unter seinem eigenen Label arbeitet, der auch für das Mir macht, dieses Mate-Bier. Das kenne ich gar nicht. Ein, zwei andere Sachen. Ganz umtriebig ist auch noch der Brewbaker. Um die gehört. Michael Schwab sitzt in der Arminius-Halle im Wedding. Der hatte halt also so eine alte Markthalle und hatte mittendrin seine 10HL-Anlage. Und der macht das Berliner Bärenpilz. Das ist jetzt sein Versuch irgendwie. Also, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das gibt es jetzt tatsächlich mittlerweile in Kneipen. Mhm. Und ansonsten gibt es ein paar Gasthausbrauereien. Es gibt das Schalander. Habe ich auch schon mal gehört. Ja. Da habe ich gemischte Erfahrungen gemacht. Da habe ich schon mal sehr, sehr hervorragendes Bier getrunken. Da habe ich aber auch schon sehr, sehr schlechtes Bier getrunken. Mhm. Das hängt offensichtlich ein bisschen von der Tagesform ab. Aber das Essen ist da immer sehr gut. Wenn es von der Tagesform abhängt, das heißt das, ich kriege da tagesfrisches Bier jeweils? Oder? Nee, Tagesform heißt natürlich Monatsform. Monatsform, okay. Ja, so. Also wie lang braucht das? Du hast eben gesagt, 6 Wochen. Also wenn sie gut sind, würden die Brauereien 6 Wochen, also die Bilo-Brauereien. 6 Wochen ist so die Zeit, die du lagern musst. Der Schoppe vom Südstern hat jetzt irgendwie, also im letzten Sommer war die Nachfrage ganz schön groß und da haben nicht alle seine Kunden das mit dem Lagern noch eingehalten. Also man hat gelegentlich ein Schoppe-Bier getrunken. Das hat dann sehr, sehr nach Buttercreme-Torte geschmeckt. Wow. Diacetyl, das ist halt ein Nebenprodukt bei der untergärigen Gärung. Aha. Und was bei der Lagerung weggeht, und wenn man nicht lange genug lagert, dann das schmeckt halt irgendwie nach gebuttertem Popcorn. Okay. Das ist nicht lecker. Nee, das ist nicht schön. Ja, ja. Von dem kriege ich immer Kopfschmerzen, von dem Südsternbier. Also der füllt ja auch auf Flaschen ab, also der verkauft so Bügelflaschen, 1 Liter Bügelflaschen. Habe ich mir mal 2 von geholt und wenn ich vorbeifahre, hole ich mir was. Aber das ist, da kriege ich immer gerne Kopfweh von, was ich immer Der macht aber auch gute Biere. Also ja, eben, die schmecken sehr, sehr gut. Also vielleicht liegt es einfach daran, dass ich noch zu viel davon trinke. Das ist durchaus möglich. Oh, das ist Bier. Eins von den 20 Bieren genau, ist aber schlecht. Das ist genau. Von dem habe ich ein IPA getrunken, das war sehr, sehr gut. Vom ja, also sowas wie wir jetzt Ja, der trinken. Macht immer so Saisonbiere. Ne? Der hat so seine Standards, also ein Pilz, ein helles hat er immer da. Und macht dann immer Saisonbiere. Das finde ich auch ganz angenehm. Und den super Schnitzel, also ich esse da gerne, der immer zum Braumeisterschnitzel. Das Hops und Barley in der Wühlestraße ist noch erwähnenswert. Da gibt es ein helles und ein dunkles und manchmal ein Hefe. Das ist also das ist ein echtes Problem in Deutschland, dass in den Köpfen der Leute Bier irgendwie helles, dunkles Hefe ist. Ja? Und dann hört es auf. Ja. Aber es ist ganz okay. Vor allem für Leute, die Fußball mögen, da gibt es immer Fußball übertragen, frisches Bier. Was haben wir noch an Töpfen in Berlin, wo gebraut wird? Es gibt das Georgbräu, das war die bislang widerlichste Erfahrung. Schlimmer als Henninger. Hast du schon mal Henninger getrunken? Henninger ist aus Frankfurt, das ist halt so auch so ein Standardbier. Oh, ich erinnere mich ganz düster, aber irgendwie so. Das ist das einzige Bier, das ich nach einem Schluck nicht ausgetrunken. Also ich hab gearbeitet, also in Frankfurt eine Sendung gehabt und habe die ganze Zeit Bock auf ein Bier gehabt. Mhm. Und ich hatte halt eine Flasche Henninger und hab nach der Sendung gedacht, jetzt ein Bier. Und also ich muss ja hab zugeben. Hab einen Schluck getrunken auf dem Weg nach Hause. Also ich bin rausgegangen, habe einen Schluck davon getrunken und dachte, boah. Und hab das Ding auf den Stromkasten gestellt und bin weitergegangen. Ist mir noch nie passiert. Also wenn ich in Frankfurt bin, trinke ich ja Ebblwoi, weil die Bierlage da so schlimm ist. Ja. Ja, die haben halt Binding, ne? Ja. Nee, aber Georg Breu, das ist irgendwie im Nikolaiviertel direkt an der Spree, Turifalle, sondergleichen. Ich bestelle ein Bier und es riecht nach Babykotze. Ist das gut oder ist das schlecht? Weiß ich nicht. Findest du Babykotze appetitlich? Nee, aber ich habe... Ja, ich auch nicht. Ich habe halt das Problem mit Wein. Es gibt auch sehr oft, also ich mag zum Beispiel Weine, die, es gibt oft Weine, die stinken. Und das heißt nicht, dass sie schlecht schmecken. Also das ist, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass so Stinkerweine, ich finde die besonders, also mir schmecken die dann besonders gut. Darum okay, kann ja durchaus sein, dass Bier, das also Babykotze es ja, schmeckt. Es gibt ja auch durchaus echt? Käse, aber das Bier hat auch nicht geschmeckt. Und als ich dann zum Bezahlen reingelaufen bin, da stand die Brauanlage und die roch auch nach Babykotze. Und da ist einfach klar, irgendwie, da haben sie es mit der Hygiene nicht so. Und dann irgendwie wie hieß so, das? Das Georgbräu. Georgbräu. Georgbräu sollte man weiträumig meiden. Na gut, da kommt man ja auch nicht hin. Warum warst du überhaupt da? Weil ich mit einem Freund die Spree entlang spaziert bin. Genau. Und natürlich irgendwie pflichtgemäß mich informieren musste über, wie das Bier da so schmeckt. Ja, klar. War ein Reinfall. In der Münzstraße. Oh, wie heißt der Laden? Kneipe, Traditionskneipe, die ist da schon immer, so machen irgendwie ganz hervorragende Hausmannskost. Aha. Und irgendwie Papa hat halt die Kneipe und Sohnemann hat halt mal so eine 50-Liter-Anlage besorgt und macht da Bier. Machen nur ein ganz brauchbares Dunkles, so das Helle ist ein bisschen kratzig, da muss vielleicht noch was mit der Wasseraufbereitung passieren. Aber der Schweinebraten da mit Klößen. Oh, ja. Mach mich nicht fertig jetzt. Ein dunkles Bier was, dazu. Was macht man denn, inwiefern bereitet man das Wasser auf? Also nimmst du nicht einfach nur Leitungswasser und gibst das da rein? Das ist also, das Problem ist, dass die Bitterstoffe im Hopfen abhängig vom pH-Wert in der Maische kratzig werden können. Ja. Also diese typischen hellen Biere. Gibt einen Grund, warum das Pilsener Bier zuerst aus Pilsen kam. Weil so helles Bier konntest du an anderen Orten nicht machen, weil das Wasser dafür nicht gut war. Ah. Das hat was zu tun mit den... gelösten Salzen da drin. Also du hast ja Kalk drin, du hast irgendwie alles Mögliche. Und also die Härte des Wassers spielt eine Rolle. Und zwar nicht die absolute Härte, sondern das Verhältnis von Carbonathärte zu Nicht-Carbonathärte. Ach du Schande. Ja. Und bist du dann nicht irgendwie den ganzen Tag mehr damit beschäftigt, zu messen, wie die Bedingungen sind, als das Zeug zusammenzukochen? Also glücklicherweise liefern die Stadtwerke in Berlin relativ gute Informationen über das Bier. Aha, das Wasser. Übers Wasser, genau, über das zukünftige Bier. Das können wir mal machen, bei den Stadtwerken anrufen. So, wie ist es denn jetzt mit dem Bier? Ja. Ich drehe hier auf, dann kommt nur Wasser. Ja, das stimmt ist doch irgendwas kaputt. Zahlen wir schon so viel dafür, da können wir nur da wenigstens ein bisschen Alkohol drin haben. So, wir arbeiten jetzt mal weiter vor. Wir bleiben beim Thema Hopfen. Wir haben hier von Schneider. Schneider ist auf jeden Fall meine Lieblings-Weißbierbrauerei. So, eigentlich aber auch eine Massenbiermarke, ne? Die ist vergleichsweise verbreitet, sie machen aber vergleichsweise gutes Bier. Mhm. Also es gibt noch zwei, drei kleine Weißbierbrauereien. Unertel ist sehr gut. Nie gehört. Ja, siehst du. Aber Schneider ist so von den größeren noch die, also die sehr viel Wert auf Qualität legen und auch sehr viel Mut zum Experimentieren haben. Aha. Und das werden wir gleich schmecken, weil das hier also ist kein... Also die haben dann also ihre große Anlage für die Kästen, die sie bei Getränke Hoffmann abliefern und dann noch nebendran eine kleine Anlage, wo sie rumspielen oder wie? Na, die haben halt eine mittelgroße Anlage und das gibt da nicht so viel für Getränke Hoffmann. Ach so, okay. Ja. Die machen auch einen ganz hervorragenden Weizen-Eisbock mit 12%. Aber das, was wir jetzt haben, ist Tab 5. Sie haben also irgendwann angefangen, ihre Biere durchzunummerieren. Und Tab 5 ist die Hopfenweiße, also ein stark gehopfter Weizen-Doppelbock. Was ist ein Bock und was ist ein Doppelbock? Ein Bock hat sowas wie 6,5-7% und ein Doppelbock hat dann sowas wie 8-9%. Also es heißt Bock, weil es einen bestimmten Alkoholgehalt hat. Genau, das kommt. Also es gibt natürlich wieder verschiedene Etymologien. Die für mich plausibelste ist, dass es vom Einbäckerbier kommt. das damals also Einpöcker-Bier hieß. Einpöcker ist schön. Ja. Bier einpöcken hier. Genau. Und ich werde langsam knülle übrigens, das ist schön. Sollten die Flaschen nicht austrinken. Wir sind aber auch bald durch. So viel haben wir nicht mehr. Und irgendwann haben die Mönche in Süddeutschland angefangen, für die Fastenzeit das Bier nach Einpöcker-Art zu brauen. Und daraus ist es Bockbier geworden. Ist so die für mich vernünftigste Erklärung. Es gibt dann noch so Erklärungsversuche wie irgendwie, naja, wenn man drei davon trinkt, dann fühlt man sich, als hätte ein Bock gegen den Kopf getreten. Okay. Das ist aber, find ich schon sehr abenteuerlich. Ja, das ist dann eher so die volkstümliche Feuerwehrfest. Wie heißt das? Schützenfest, genau, Schützenfestlegende. Wo steht denn hier, wie viele Umdrehungen das hat? 8, irgendwas steht da irgendwo. Ja. Also, dass du Schneiderweiße aufgestellt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, weil das ist halt so, Schneiderweiße ist für mich so auch so wie Paulaner und so. Also, das ist so, in meiner Wahrnehmung ist das halt so ein Standardbier. Ja, es ist ein Vergleich, was es verbreitet. Riecht. Oh mein Gott. Oh Gott. Ne? Bei Schneider können sie was. Aber man riecht den Hopfen, ne? Das ist, also, ja. Man riecht schon, dass es bitter schmecken wird. Mhm. Also, wer weiß, ob es das tut, aber. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal gelernt, Hopfen von Malz zu unterscheiden in der Nase. Das ist doch auch schon mal was. Das ist schon Fortschritt. Ich habe nie verstanden, also was im Bier so riecht, wie es riecht. Aber ich habe mir auch noch nie Gedanken gemacht, dass das Exotischste, was ich jemals an Bier getrunken habe, war halt im Brauhaus am Südstern. Die haben halt so ein 26% Bier, was im Likörglas ausgeschenkt wird und was auch likörig ist, aber nach Bier schmeckt. Das ist ja mal. Das ist so eine sehr interessante Hopfen-Malz-Balance, die da drin. Kann das sein? Das ist gar nicht also mal das so Malz. Das andere, was da ist, das ist. So was Nelkiges, Phenolisches, ja, genau. Ja. Irgendwie so ein bisschen Krankenhausmäßiges. Aber halt süßlich. Also ja, das, ja, ist dieses, das ist so eine Balance zwischen diesem Bitteren und dem Süßen. Also das, wo kommt das her, wenn es nicht das Malz ist? Also tatsächlich, das Süße ist das Malz. Mhm. Das ist also auch entweder ein Karamellmalzanteil oder man kann beim Maischen, je nachdem welche Temperatur man erreicht, Zucker erzeugen, die nicht von der Hefe abbaubar sind. Mhm. Also du kannst die Vollmündigkeit des Bieres beeinflussen durch die Temperaturwahl beim Maischen. Aber das andere, was man da so als Gegengewicht hat, dieses, man hat das auch im Nachgeschmack. Also tatsächlich so Nelke und irgendwie früher im Krankenhaus, ja, sind stimmt, so die Assoziationen. Zahnarzt, ja. Das ist, ja. Das ist eine Substanz, die von der Hefe erzeugt wird. Toll. Und also Weißbierhefe, das hat man auch bei vielen Weißbieren. So charakteristische Weißbiergeschmäcker sind einerseits Bananengeschmack. Das ist das, was ich nicht mag. Und das schmeckt halt gar nicht nach Banane. Also ich hatte ein bisschen Angst, als du das Weißbier dann... Ja. So dieses Bananige und das andere ist das Nelkige. Und das sind, also tatsächlich sind diese Weißbierstämme spezielle Hefestämme, die diese Substanzen produzieren. Und die Vorläufersubstanz für das Bananige ist Glucose. Und die Vorläufersubstanz für das Nelkige ist Ferulasäure. Mhm. Man kann den Anteil Ferulasäure erhöhen, indem man eine Rast bei 45 Grad macht. Also auch wieder bei den richtigen Temperaturen muss also das richtige Enzym darauf rumprügeln. Rast heißt irgendwie, du hast ja dein Getreidebrei, ja, den du auf verschiedene Temperaturen erhitzt. Du fährst sozusagen eine Temperatur an, wo ein bestimmtes Enzym optimal wirkt. Ja. Dann wartest du eine Weile, damit das Enzym seine Arbeit macht. Das heißt Rast. Also ein typischer Brauprozess sieht vor, dass du bei verschiedenen Temperaturen immer mal so ein bisschen wartest. Und also gerade beim Weißbier kannst du bei den 45 Grad warten und dann bekommst du diese Ferulasäure, die von der Hefe dann in diese Nelkenaromen umgebaut wird. Ich schenke mir nach, weil das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Das ist nochmal Bier. Es ist aber auch kein massenkompatibles Bier. Also es gibt viele Leute, die das trinken und sagen so, oh, willst du mich vergiften? Ja, aber die sind halt auch, die sind halt wie ich auch dann, ja, Plastibier gewöhnt. Und für einen Plastibiertrinker ist das grauenhaft. Das schmeckt nach was. Schlimm. Ja. Also ich glaube, wenn du wirklich nur so ein Sterni-Becks-Trinker bist, irgendwie Monatsanfang Becks, Monatsende Sterni, dann kannst du damit überhaupt nichts anfangen. Das erfüllt halt überhaupt kein Kriterium von Bier. So, doch, dreht. Aber das geht halt auch mit dem Korn. Mhm. Ne? Wahnsinn. Das ist tatsächlich ganz schön süß. Mhm. Also gerade nach dem Sierra Nevada, was halt gar nicht so süß war und irgendwie aber es ist halt nicht, ins Bittere ging. Es ist aber dadurch, dass es doch sehr bitter ist dabei, ist es halt nicht so eine, ist halt nicht so eine schwere Süße. Also so, wie nennt man das denn? Also sie ist halt nicht so vordergründig irgendwie. Also da gibt es tatsächlich so super. Faustregeln. Also man kann ja sowohl die Süße als auch den Bittergehalt messen. Mhm. Die Einheit für die Bittere sind IBU, die International Bitterness Units. Mhm. Und da gibt es halt so ein Verhältnis, wenn man so 1:2 ist halt ausgewogen, dann kann man es süßer machen oder man kann es bitterer machen. Ja. Man kann also auch ein extrem bitteres Bier kann sehr ausgewogen schmecken, wenn der passende Körper dahinter steckt, wenn da genug Zuckerreste ist. Und das ist hier. Also du hast wirklich, ich finde das ganz interessant, also du hast halt auf Anhieb das Bittere vom Hopfen und das wird sofort das irgendwie abgemildert, weil was Süßes hinterherkommt und das Süße bleibt dann auch. Und das ist toll. Überlegen sich die Braumeister das vorher, dass sie es genau so haben wollen? Oder wie macht ihr das? Ja, selbstverständlich. Das ist schon ein Rezeptdesign. Da überlegt man sich, was man haben will. So, also auf Hobbybrauerniveau ist es immer ein bisschen Glückssache. Ne? Das ist halt so irgendwie hoppla und jetzt geht mir was schief. Also bei dem nächsten Bier, was wir trinken, das ist der Weihnachtsbock von mir. Da ist mir halt durch den dolden Hopfen der Filter verstopft. Und dann stand das Bier halt eine Stunde länger auf dem Hopfen, als ich vorhatte. Ist trotzdem lecker geworden. Ja. So, dafür hat die Gärung irgendwie nicht ganz so hoch vergoren, wie ich das wollte. Dann gab es auch mehr Zucker und jetzt ist es wieder ausgewogen. Aber das war eher so Zufall. Natürlich ist es was du beim Rezeptdesign eigentlich unter Kontrolle hast. Also du überlegst dir, was für eine Farbe soll das Bier haben, wie bitter soll es werden, wie hopfenaromatisch soll es werden. Gibt es dann auch passende Berechnungsprogramme dazu? Ist das ein Ausbildungsberuf? Ja, ne? Braumeister? Oder man kann tatsächlich, es ist eine duale Geschichte. Man kann man kann Brauwesen auf Diplom studieren und man kann es als Ausbildungsberuf machen. Also so das typische Geselle-Meisterprogramm. Nichts zum Durstlöschen. Nee, überhaupt nicht. Aber, stimmt, überhaupt nichts zum Durstlöschen. Super. Man muss also immer weiter davon trinken, das ist doch toll. So, jetzt gibt es das berühmte Burgbier. Jetzt gibt es Burgbier. Nee, Burgbock. Nee, Der Burgbock. Der Burgbock. Irgendwann mache ich einen Doppelbock, den nenne ich dann Burgbockbock. Tun Huhn aufs Etikett. Zisch, also es hat stark gezischt. Ja, ist ja halt ein ordnungsgemäß hergestelltes Bier. Es wird. Kommt da auch tatsächlich dann jemand von irgendeinem Amt bei dir vorbei und guckt, ob das alles seine Richtigkeit hat? Oder ist das auf deinem Niveau egal, also auf deiner Größenordnung, in der du produzierst? Ja, du weißt, wie das ist irgendwie. Der Zoll ist verpflichtet, die Steuerehrlichkeit aufrechtzuerhalten und zwar um jeden Cent und koste es, was es wolle. Also... Das sagen die Leute vom Zoll selber, dass es wirtschaftlich total nicht sinnvoll ist, irgendwie diesen Überwachungsaufwand zu betreiben für die 2,50 €, die ich da an... 2,82 € habe ich jetzt Biersteuer gezahlt für das Bier, was wir gerade trinken. Also für 40 Liter Bockbier. Ja. Ein sehr dichter Schaum. Ja, der Schaum ist gut geworden. Ja. Das ist der Hopfen. Das ist, was du da riechst. Es riecht wie eine halbtrockene Pflanze. Ja. Das ist Spalterhopfen. Mhm. Und zwar gibt's, also mittlerweile ist die meist angebaute Sorte Spalter Select. Das hier ist Spalter, also die klassische Sorte. Spalter. Ja. Spalter im Burgbock. Genau. Da war ein Freund vor Ort und hat direkt vom Bauern die frischen Doldenhopfen mitgebracht. Und das. Riecht man halt relativ deutlich raus. Also es riecht wie der Kühlschrank, wo ich meine 4 Kilo Hopfen drin habe. Ah ja. Das schmeckt wie ein Bier. Nee, oh. Das fand ich jetzt interessant. Das war jetzt nochmal ein unerwarteter, so ein komischer Nachhall. Das ist ganz lustig. Holzig, irgendwie so ein bisschen so karamellig, holziger Nachhall irgendwie. So malzig, würde ich sagen. Ja, malzig. Malzig, es hat was von... Ich habe noch nicht, ich muss noch lernen, über Bier zu reden. Ja. Mhm. Ich finde den Geruch interessant. Also so Röstmalz, so Röstaromen sind das. So riecht frischer Hopfen dann, ne? Oder? Mhm, okay. Ja. Also ich finde, der Hopfengeschmack kommt gut rüber. Mhm. Dann hat es irgendwie... Das riecht nach frischem, genau. So riecht frischer Hopfen. Das musst du auch erstmal hinkriegen, Bier, das nach frischem Hopfen riecht. Ja, man nimmt einfach frischen Hopfen. Ja, Na dann. Das ist wie beim Kochen, ja. So, das, die einfachsten Gerichte können wunderbar schmecken, wenn du die richtigen Zutaten hast. Das. Nee, muss ich mich, glaube ich, nicht verstecken. Nee, überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Mhm. Das macht jedes Mal diesen Nachhall. Also das ist erst weg und dann kommt wieder. Das ist echt. Ja, das ist wirklich witzig. Also. Das Hopfending, also was du in der Nase hast, zwischendrin kommt mal irgendwie das Röstmalz vorbei und dann kommt der Hopfen wieder. Ja. Das ist wirklich witzig. Hast du das? Ach nee, das war keine Absicht, ne? Das war so. Also es war ein Gemeinschaftsbrauprojekt. Ja. Es gibt ja das Hobbybrauerforum und das Hobbybrauerforum hat mittlerweile auch einen Hobbybrauer-Chat. Und der Hobbybrauer-Chat hat ein Gemeinschaftsbrauprojekt gemacht. Wir haben uns also gemeinschaftlich auf ein Rezept geeinigt. Mhm. Und ich muss jetzt am Wochenende mal das Päckchen packen. Wir schicken uns dann gegenseitig unsere Biere zu. Sehr gut. Und dann kriegen wir also sozusagen dasselbe Rezept, Dutzend verschiedene Brauer. Ja. Und eigentlich wäre geplant gewesen, das nochmal mit Gewürzen zu machen, weil es ja ein Weihnachtsbier. Mhm. Also einmal ohne und dann einmal nochmal mit Gewürzen. Also so, was man da so... Nelke, Zimt, Orangenschalen, Kardamom. Das darf man auch alles in Bier reinmachen und es darf dann auch immer noch Bier heißen. Ja, selbstverständlich nicht. Nee. Ach so. Was glaubst du denn? Wir haben doch das Reinheitsgebot. Ja eben, ich wollte gerade sagen. Du darfst irgendwie PVPP reinkippen. Das ist so eine Plastensuppe, die sich dann mit den Trübstoffen verbindet und das dann wieder rausfiltern. Du musst es nicht aufs Etikett schreiben, weil es ist dann ja nicht im Bier drin. Ist reinheitsgebotskonform. Aber wehe, du schmeißt da Koriander rein. Okay. Ja, ist streng verboten. Hier in Deutschland, da geht sowas nicht. Wie musst du es dann nennen, wenn du das tust? Biermischgetränk? Ich weiß es nicht. Also mein Plan ist Bokery? Ja, mein Plan ist ja, auf das Etikett so einen großen roten Stempel drüber zu machen, so kein Bier Ausrufezeichen. Kein Bier. Ja, es ist super. Kein Bier. Ja, ist auch, das lässt sich ja nochmal trotzdem bestellen. Ich hätte gern kein Bier. Ja, das ist sehr schön. Bist du denn in der Lage, das so zu reproduzieren, wie wir es jetzt im Glas haben? Ich glaube nicht. Nicht? Das ist irgendwie... Weil es halt schiefgegangen ist, oder? Weil es schiefgegangen ist. Also ich kann mich da natürlich annähern. Also es ist sowohl irgendwie das mit dem Hopfenkochen schiefgegangen, weil sich die Filter zugesetzt haben. Wir haben also übelst eine Stunde gearbeitet, um die Filter wieder sauber zu kriegen, damit wir das Bier überhaupt ins Fass kriegen. Dann ist die Gärung nicht richtig angelaufen und ich musste nochmal mit einer zweiten Hefe dran, nachdem nach einer Woche noch nichts passiert ist. Dann ist mir die Kühlanlage ausgefallen, weil sie undicht war. Also das ist tatsächlich habe ich dieses Bier gebraut, um meine frisch hingebaute Bierbrauanlage zu testen. Das heißt, das ist so First Flush jetzt, oder das, was ist ja, das? Genau. Das ist das erste Bier, das in der Kreuzbergstraße aus der Anlage gefallen ist. Wow. Ja, das ist ja fast schon ärgerlich. Also man kann natürlich probieren, das nachzuproduzieren. Ja. Die Hauptzutat ist ja dieser Hopfen. Davon habe Wie viele Flaschen hast du geschafft bei deinem ersten Durchgang? Ich habe, nominell waren es 40 Liter. Ich glaube, irgendwie es sind jetzt 7 Kästen geworden mit jeweils 12 Flaschen zu 0,3 Liter drin. Also sowas wie 30, 32 Liter. Mhm. 120 Flaschen. Wie füllst du das ab? Hast du eine Abfüllanlage? Machst du es per Hand oder wie? Also das hier ist tatsächlich, also da habe ich die Nachgärung in einem Drucktank gemacht. Ich habe also irgendwie total tolle zylindrokonische Gärtanks, die aus der amerikanischen Luft- und Raumfahrtindustrie stammen. Ist total lustig. So zwei Jungs, die halt bei so einem NASA-Zulieferer arbeiten, die gemeint haben, ey Chef, ja, du, wir haben da diese Tanks, ja, Du, guck mal, wenn man die so zusammenschweißt, kann man ein Bier drin machen. Mhm. Und wir wollen das verkaufen. Ihr seid wahnsinnig, na gut. Ja, und du hast es gekauft. Ist auf jeden Fall die preiswerteste Quelle für druckbeaufschlagbare zylindrokonische Gärtanks, die ich gefunden habe. Druckbeaufschlagbare zylindrokonische Gärtanks? Druckbeaufschlagbare zylindrokonische Gärtanks, jawohl. Und jetzt alle. Und also das Bier war unter Druck im Tank, dann habe ich es mit einem Gegendruckabfüller in die Flaschen gebracht. Das ist also so ein Ding. Man steckt das in die Flasche rein, ja. Dann dreht man den Hahn auf, dann läuft erstmal CO2 rein, um den Druck in der Flasche zu bilden, der auch im Fass ist. Ja. Dann legt man den Hahn um, dann läuft es aus dem Fass in die Flasche. Und weil es denselben Druck hat, schäumt es nicht. Dann läuft es voll. Also so die Theorie. In der Praxis habe ich unglaublich nach Bier gestunken hinterher, weil es mit diversen Bierduschen verbunden war. Du solltest irgendwie Kameras in deiner Braustube montieren, einfach um solche Fails irgendwie... Für den Slapstick-Effekt. Genau, einfach dann hinterher noch so ein Making of the Beer oder sowas zu haben. Ja. Und ja. Wie machst du dann den Deckel drauf? Mit einem Verkorker. Ach so. Das ist wie so eine Krimpzange. Ah, okay. Mhm. Also mittlerweile habe ich den großen. Ich habe mir extra, damit ich auch Champagnerflaschen abfüllen kann, weil ich will ja das große Standgerät in umrüstbar. Man macht da halt diesen Kronkorken rein, dann stellt man die Flasche auf so einen Teller und dann nimmt man den großen Hebel und dann macht man so zack und dann ist zu. Das ist tatsächlich nur Hobby, ne? Das ist kein Geschäft, das sich lohnt auf Dauer, oder? Ich habe es ausgerechnet. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich mir Gehalt zahlen müsste, müsste ich für die Flasche 40 Euro nehmen. Entschuldigung. Ja, nee, ja. Ja, das, nee, ja. Nee. Einmal kannst du das haben. Also das, so einmal im Freundeskreis, also ich glaube, jeder würde mindestens einmal 40 Euro für eine Flasche von deinem Bier bezahlen. Das haben aber echt unglaublich viele Leute auf Inkubator für die Erstauflage von diesem Bier 50 Euro für die Flasche auf den Tisch gelegt. 50 Euro für eine Flasche? Ja, für die Erstauflage. Echt? Ja. Was habe ich denn auf den Tisch gelegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, einen Kasten, oder? Du hast, glaube ich, den Kasten für 80 gekauft. Ja, ne? Was, wenn du 80 durch 12 nimmst, auch schon ganz schön viel Geld pro Flasche Bier ist. Ja, aber ich finde sowas cool. Ich bin auch total... Also, wie viel ist denn da eigentlich zusammengekommen? Das ist richtig viel, ne? Das war das irgendwie ratzfatz überzeichnet. Also 20.000 Euro? Echt? Ja. Geil. Was erstmal viel klingt, bis du feststellst, dass du erstmal 19% Mehrwertsteuer zahlst. Ja. 10%... Auf diese eine, ja, natürlich, seine Einnahme. Ja. Och. 10% Gebühr für irgendwie PayPal und die Plattform, also 7% für PayPal, 3% für die Plattform. Dann kaufst du davon ja Gerätschaften. Gerätschaften sind Bilanzgewinn. Zahlst du also auch nochmal Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer drauf. Ehrlich? Ja. Du musst ein Gewerbe anmelden? Also ich kenne es nur von mir, also ich bin halt Freiberufler. Natürlich. Ich bin halt Freiberufler und die Sachen, die ich so mache, also ich habe das Glück, dass ich dadurch, dass Schöpfungshöhe da drin ist, nur 7% Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer zahlen muss. Aber ich muss halt kein Gewerbe anmelden, sondern also wenn ich mir Technik kaufe, so ein Mikrofon und einen Rekorder und sowas, dann setze ich das halt ganz normal ab. Das kannst du gar nicht. Du kannst nicht sagen, ich bin freiberuflicher Brauer, sondern du musst wirklich mit Gewerbe arbeiten. Ich bin da Gewerbe und ich bin eine GmbH und das ist alles... Nee, das ist nicht schön. Ja, also effektiv konnte ich die Hälfte davon. Und von der Hälfte habe ich die Hälfte tatsächlich für Arbeitskraft ausgegeben, für irgendwie Klempnern, Malern. Irgendwie. Das heißt, die 3.000 hattest du, glaube ich, ursprünglich gesagt, bräuchtest du. 3.000, das war aber auch eher so irgendwie, ich habe mir meinen Hobbykeller eingerichtet und wäre schön, wenn ich ein bisschen Geld habe. Na gut, aber du hättest ja nie im Leben 3.000 gekriegt. Das heißt, du hättest eigentlich 6.000 aufrufen müssen, um die 3.000 zu kriegen, die du gebraucht hättest, um anzufangen. Genau. Also eigentlich so, ist ganz interessant. So was sollte man vielleicht auch wissen, wenn man über Crowdfunding irgendwie so seine Projekte anschiebt. Ne? Nee, ich fand einfach, also ich hätte das dann halt irgendwie on a shoestring, ja, so weiter als Projekt. Und weil, du musst halt auch nicht so viel Bier produzieren. Also wenn für 20.000, ich habe es auch gerechnet, ich muss jetzt 1.500 Flaschen Bier abfüllen. Das ist halt so richtig mehrere Wochen Arbeit. Ja. Die musst du abfüllen, um den Rücklauf... damit die Leute, die da investiert haben, auch ihr Bier bekommen. Verstehe. Das ist ja, finde ich, schon gehört sich. Ja. Dass die Leute, die das Geld ausgegeben haben, dann wenigstens ihr Goodie kriegen. Ich bin auch mit 2 Flaschen zufrieden. Also, Mist, das hat jetzt jeder gehört. Jetzt kann ich die drauf festnageln. Nee, du kriegst deinen Kasten, das ist schon in Ordnung. Aber ich muss 17 Mal brauen. Also 17. Das steht in keinem Verhältnis. Weil natürlich, klar, wenn das jetzt irgendwie so ein Ding ist, irgendwie, keine Ahnung, irgendein Stativhalter, den du ans iPhone anflanschen kannst oder so, mhm. da ist es halt egal, weil das Ding läuft einmal durch irgendeine Produktionsstraße durch, ob du da jetzt 100 oder 1000 machst, ja. ist wurscht, aber du musst ja wirklich jedes Mal Hand anlegen. Ja. Also du musst dieses Bier machen, da fallen halt 50 Liter raus und 150 Flaschen. Mhm. Wenn es gut läuft, eher 120, weil du hast Verluste auf dem Weg. Jede Flasche einzeln abfüllen, verkorken, etikettieren. Ja, so verschicken. Verschicken. Mir hat ja mal einer einen Kasten Bier geschenkt. Meinte, ich soll dir mal einen Kasten Bier, man kann ja bei Amazon Bier bestellen. Mhm. Meinte, ich sollte mal einen Kasten Tegernseher auf meine Wunschliste packen. So. Mhm. Das hat auch eigentlich so ein Massenbier, aber schmeckt ganz gut. Also, ist okay, das kann man und, lassen. Also in meinem Universum ist das ein super Bier, sagen wir mal so. Jetzt ist gerade mein Universum in sich zusammengebrochen, aber kann passieren. Also wenn ich beim Spiel... Der sagt halt, setz mal einen Kasten auf deinen Wunschzettel. Mhm. Okay, mache ich mal. 20 Flaschen auf die Wunschliste gepackt. Und das ist dann tatsächlich per Post. Super. Ist dann Bier gekommen in so einem Pappkarton mit so Einzel... Fächern drin, wo du auch normalerweise Wein drin verschickst. Das war eines der schwersten Pakete, das ich in meinem Leben in meine Wohnung getragen habe, weil es natürlich in der Packstation angekommen ist. Mhm, mh. Aber es ist schon ganz cool, so nachts um 3 aus der Packstation Bier holen. hat auch irgendwie was. Ja. Also Tegernseher ist ganz okay, wenn ich irgendwie beim Späti stehe und ja. dann ist Tegernseher auf jeden Fall in der engeren Wahl. Mhm. Mm, jam, jam, jam. Der Nachgeschmack von diesem Malzaromen ist total beeindruckend, oder? Dass der so lang anhaltend ist, finde ich irre. Mhm. Also weil so normal ein Schluck Bier ist halt schnell weg. Ja, schmeckt nicht lang. So, apropos Bier zu schicken. Bier zu schicken. Ja. Hast du spontan eine Versandadresse? Für wen? Na, für die Hörer. Ach so, wir wollen uns ja, genau. Na, das ist ja Vrindt. Ne? Mhm. Es gibt wir hätten gerne, also der Andreas und ich, wir würden halt gerne öfters einzwitschern. Mhm. Und wenn es also Bierspezialitäten bei euch vor der Haustür gibt, seid ihr herzlich eingeladen, uns die ein oder andere Flasche davon zukommen zu lassen. Das hätte ich völlig vergessen. Seid ihr herzlich eingeladen, uns die ein oder andere Flasche zukommen zu lassen. Die Adresse ist auf vrindt.de, also auf der Webseite zu finden. Da gibt es eine Anschrift von einer Packstation. Das heißt, einfach irgendwie zur Post bringen, dann kommt das da an. Und dann können wir da nachts um 3 Bier rausholen. Das finde ich gut. Also schickt uns beeindruckendes Bier, wir werden es trinken und drüber berichten. Ja, ich lerne dann derweil über Bier zu reden. Das kann ja auch nichts schaden. Also genau, was wir noch nicht hatten, ist irgendwie die Rezenz und das Mundgefühl. Das sind ganz wichtige... Rezenz und Mundgefühl. Ja. Also Rezenz ist, wie doll es prickelt und Mundgefühl ist, wie es sich am Gaumen anfühlt. Also ob es eher so eine klebrige Angelegenheit ist oder so eher luftig. So, aber geprickelt, also richtig geprickelt hat jetzt eigentlich keins, ne? Also außer die sauren vielleicht, aber das ist dann wahrscheinlich, weil Säure ohnehin sich prickelnd anfühlt. Ja, ne? Na, es ist halt nicht irgendwie sowas wie so eine Cola, die irgendwie total überkarbonisiert ist. Cola. Trinkst du Cola? Lange nicht mehr. Ne? Also wenn es mir richtig doll schlecht geht und es nichts anderes gibt und ich irgendwie dringend einen Koffein- und Zuckerschock brauche. Ja, okay. Stimmt, das ist kurz vor eine Koffeintablette kleinhacken durch die Nase ziehen. Genau, oder rauchen. Ja, aber Cola, kennst du wahrscheinlich auch Premium, mit Uwe, der das irgendwie maßgeblich vorantreibt, mit dem neulich gesprochen und der hatte halt Premium-Cola dabei und da habe ich wieder gemerkt, dass die wirklich gut schmeckt. Mhm. Also, nee, auch nicht. Es ist immer noch Cola. Ich mag Cola nicht. Aber von allen Colas, also weil so Pepsi, Coke und sowas kann ich überhaupt nicht trinken. Mhm. Das finde ich richtig widerlich. Und diese Premium-Cola, die war wirklich gut. Und die machen auch ein Bier, was gar nicht schlecht ist. Aber auch hier an das Zeug, was jetzt hier auf dem Tisch so rumsteht, nicht rankommt. Also es ist halt auch eher so ein... Was ich ja an Cola lustig finde, also bei Coca-Cola ist eine der Zutaten dekokainisierte Coca-Blätter. Ja. Wo ich mich immer frage, und was machen sie mit dem Koks? Ich versuche gerade eine gute Ausrede zu finden. Vielleicht haben die irgendwie, also vielleicht ist das, vielleicht wird das irgendwie, weiß ich nicht, wie also wer weiß, ob da hinterher Koks übrig bleibt. Also wie dekokainisiert man? Ich habe keine Ahnung, aber das sprang mir spontan ins Gesicht. Wie machen die das? Also wie werden die das machen? Die werden das Zeug, was machen die denn? Die werden das, was machen die damit? Verdampfen? Verdampfen und in eine Zentrifuge Auslaugen, geben? Lösungsmittel, irgendwie so. Soxhlet-Extraktor. So, wir das, sind... Ja. Wir sind vor allen Dingen haben sie früher haben sie eben nicht dekokainisierte Coca-Blätter genommen. Sondern ja, da hat die Kohle auch noch geholfen. Ja. Das ist, glaube ich, seit... Da gab es sie auch noch in der Apotheke. Seit über 100 Jahren vorbei. Wir sind jetzt bei den 11,3% angekommen. Yes. Wir trinken einen Trappist Rochefort. Ein Trappistenbier. Die Trappisten sind eine spezielle Variante der Franziskanermönche. Und insbesondere in Belgien und auch in einem Kloster in den Niederlanden und seit neuestem in Österreich produzieren die auch Bier. Wie neuerdings? Ja, seit einem Jahr gibt es Trappistenbier aus Österreich. Ach so, in Österreich neuerdings. Ich dachte, weil Trappistenbier kenne ich noch von früher auch. Ich weiß schon, was ich mache, wenn ich im Dezember meine Eltern besuche. Nee, Mist, da sind dann direkt Feiertage, da kann ich gar nicht nach Belgien. Verdammt. Es riecht auch nicht nach Bier. Nee, nicht in dem Sinne. Nee. Also bei 11,3% und obergärig kommen halt diese Fuselöle schon ganz schön durch. Also es ist nicht unangenehm, aber es ist eine sehr, in der Nase sehr fruchtige Angelegenheit. Ja. So fruchtig, süßlich, schwer. Ja, vor allen Dingen schwer. Mhm. 11,3%. Also auf diesem Bier steht hier so eine 10 drauf. Mhm. Das ist die belgische Einheit für den Stammwürzegehalt. Die Stammwürze ist, wie viel Zucker in dem Bier drin ist, bevor man die Hefe dazu kippt. Und zum Wohl. Ja, zum Wohl. Entschuldigung, ich habe schon dran getrunken und bin gerade... Das hat, was du sagtest, das Fuselige. Also da ist schon ein bisschen was von Schnaps dabei. Also... So diesen, auch nicht im unangenehmen Sinne, sondern dieses, ja, das ist tatsächlich das Fuselige im Mund, das, was Schnaps ja auch hat, so auf einmal so einen brennenden, fast schon brennenden Hauch im Mund, das ist in lecker. Also nochmal, Stammwürze war was? Stammwürze ist der Zuckergehalt. Okay. Die wird bei uns in Grad Plato gemessen. Also auf früher war es auf Bieren drauf, mittlerweile ist es nicht mehr Vorschrift. Man hat nur noch sehr, sehr wenige Biere, wo es draufsteht. Ich glaube, hier haben wir so eins, da steht sowas wie P12 drauf. Mhm. Also 12 Grad Plato. 12 Grad Plato machen 5% Alkohol. Mhm. Und das Grad Plato ist Prozent Zucker im Bier. Okay. Also 12 Grad Plato sind 12% Zucker im Bier. Bevor man die Hefe drauf wirft und die in Kram tut. Und diese belgische Einheit, die muss man mal 2,5 nehmen, um auf Plato zu kommen. Okay. Also wir sind bei P25. Bei P25, also das ja etwas mehr als das Doppelte von dem, was so ein normales Bier hat. Kann die Hefe das komplett in Alkohol umsetzen? Also wäre es theoretisch möglich, dass da jetzt 25% Alkohol drin sind? Nicht wirklich. Es bleibt immer was übrig. Man hat Zucker, die unvergärbar sind. Also in der Regel kommt man auf sowas wie 50-70% des Zuckers, die umgesetzt werden in Alkohol. Mhm. Wenn man ein sehr trockenes Bier hat, können es auch schon mal 80 sein. Und die Faustregel ist durch 2,5. Also wenn man die Grad Plato hat, also P12, durch 2,5 sind halt 4,8%. Das ist dann der Alkoholgehalt. Aber nicht der maximal erreichbare Alkoholgehalt? Oder? Ja, also als Faustregel das, was die Hefe halt hergibt. Okay. Also jetzt bei dem, guck mal, wir haben ja dieses Trappist Rochefort. Das hat, da steht 10 drauf in der belgischen Einheit mal. 2,5 sind 25 Grad Plato, durch 2,5 sind wieder 10. Und in Wirklichkeit hat das Alkoholgehalt 11,3. Mhm. Also die verschiedenen Hefestämme haben auch verschiedene Endvergärungsgrade, sagt man. Weil verschiedene Zuckerarten entstehen und verschiedene Hefesorten haben verschiedene Stoffwechselprozesse, die verschiedene Zucker abbauen können oder auch nicht. Und also je nachdem, wie man es maischt, sind verschiedene Zucker drin. Je nachdem, was man für eine Hefe nimmt, kann die einen Zucker abbauen oder die anderen nicht. Werden da auch Hefen kombiniert? Oder... Selten. Das ist also schwer kontrollierbar wahrscheinlich. Ne? Bei diesen sportlichen Bieren, wo sie dann irgendwie 16, 17, 18% Alkohol erreichen, fängt man in der Regel mit einer normalen Hefe an. Und wenn man dann irgendwann mal einen bestimmten Alkoholgehalt erreicht hat, wo die Hefe anfängt abzusterben, steigt man auf Champagnerhefe um zum Beispiel. Das ist sehr beliebt. Oder Portweinhefe. Das sind so die Hefen, die halt in hohe Alkoholbereiche kommen. Mhm. Das ist sehr lecker, auch das Trappistenbier. Ich mag das sehr. Sehr gut. Und das ist interessanterweise, das prickelt auch. Also kann natürlich jetzt daran liegen, dass du zum ersten Mal prickeln gesagt hast, bevor wir das getrunken haben. Und ja, ja, es gab diverse Biere, die haben mehr oder weniger geprickelt. Also das Ale hat traditionell wenig geprickelt, was wir hatten. Das kriegt ein bisschen mehr. Die Schneiderweiße war schon in derselben Größenordnung. Das Trappistenbier ist wirklich sehr lecker. Es schmeckt auch wieder so ganz anders. Also so, ja, auch auf so eine seltsame Weise süß. Ja, süß Trockenfrüchte. Also es ist so. Trifft's. Ja, das trifft's. Sehr gut. Von dem müssen wir bei meiner Frau was aufheben. Mist. Hat ein bisschen was, also hat ein bisschen was von fast schon Likör. Also ich finde diesen Alkoholdunst, den man dann so im Mund hat, ist sehr angenehm. Ja, 11%. Also es kommt auf jeden Fall in die Größenordnung eines Weines rein. Ja. Ja, ja, klar. Also ich habe Rieslinge, die haben irgendwie 7-8%. Ja, man hat auch Rotwein, die sind aber 15 oder 16. Ja, wobei das dann auch schon echt, da wird es dann schwierig, finde ich immer. Also wenn also 15-16% Alkohol im Wein, finde ich, ist mir schon fast zu viel. Also da vermisse ich immer so eine gewisse, ja, so eine gewisse Eleganz. Also die kommen dann wirklich sehr üppig und das sind so brachial, so neue Weltweine halt, ne, wo den ganzen Tag genau die Sonne so draufsteht und die Traube stirbt. So in genau. Your face. Genau. Ja. Ja, sind wir ja eigentlich durch, ne? Auf jeden Fall. Ja. Also so fühle ich mich auf jeden Fall. Ja, ein bisschen Knülle bin ich jetzt. Ich werde auch das mit dem Auto nach Hause fahren, werde ich nicht mehr schaffen. Aber wir haben ja noch Brot. ich würde davon abraten. Andreas Bog braut Bier und bringt mir bei, welches zu trinken. Ich danke dir. Das war mir ein großes Vergnügen. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Schreibt uns Mails, wenn wir es öfter machen sollen. Nee, wir machen es einfach öfter. Wir machen es einfach öfter. Ja, sicher, muss ich ja keiner anhören. Das ist doch bestimmt. Völlig richtig. Ist nicht tot.